Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Dass die Technik verrückt spielt. Großartig. Ja, dann wunderschönen guten Abend zur Schatzmeister-Sprechstunde. Gar nicht so außerplanmäßig, wie mir aufgefallen ist. Den Termin hatten wir ja schon vorher angesetzt. Heute aber mit dem Hauptschwerpunkt Beitragseinzug, zentraler Beitragseinzug durch den Bund. Ja, wir haben ein Pad, wo Sie schon die Fragen sammeln. Es geht darum, ob NRW sich daran beteiligen möchte, sollte oder eben nicht. Oder ob wir das überhaupt erst gar nicht momentan entscheiden, sondern vielleicht bis zum nächsten LPT damit warten wollen. All dies nehme ich mit in die Vorstandssitzung nächsten Freitag und dann werden wir darüber im Vorstand diskutieren. Also her mit vielen interessanten Fragen. Ich freue mich drauf. Die ersten beiden habe ich schon mal in den Protokollbereich runtergeschoben. Wir haben zwei, anonym sind die Fragen nicht, aber zwei Fragen von jemandem, der nicht da sein kann, laut Text. Ja, habe ich schon gelesen, sind von Paranoia. Finde ich auch sehr interessant. Ich würde sie einfach mal vorlesen. Für alle, die jetzt vielleicht gerade nicht aufs Pad schauen. Es geht um eine Frage zur Finanzordnung. Und zwar, genau zu sein, um den Paragraphen 5 Absatz 4. Der Mitgliedsbeitrag ist an die für das Mitglied zuständige Gliederung zu entrichten. Die Frage lautet, widerspricht ein zentrales Bundesbeitragskonto nicht Paragraph 5 Absatz 4 der Finanzordnung? Die Finanzordnung ist Bestandteil der Bundessatzung, welche nach Paragraph 12 der Bundessatzung nur im Rahmen eines Parteitags geändert werden darf. Wäre damit jede Einführung eines Bundesbeitragskonto vor einer entsprechenden Anpassung der Bundessatzung ein solches Verfahren ermöglicht nicht fällig? Meinung dazu? Jetzt einfach mal was sagen. Ja, sag doch gerne was dazu. Ja, das ist geprüft worden durch die Justiziare des Bundesvorstandes und die Meinung dazu war, dass das so lange kein Problem ist, wie der Bund es halt nicht irgendwie vorschreibt, wir machen es jetzt anders, sondern es jedem Landesverband anbietet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Konto auf euren Seiten angeben, dass dort der Beitrag hin entrichtet wird. Und wenn ihr einen Beschluss fasst, der Bund soll sich auch um den Bankeinzug kümmern, dann tut der Bund das. Und das funktioniert. Habe ich eine Frage zu? Also Paranoia, der Christian, der ist ja auch Mitglied der AG Recht und wurde deswegen wahrscheinlich auch mit der Fragestellung betraut. Wie erklärt ihr euch, dass er hier nochmal die Frage stellt? Die Frage ist ja an sich nicht abwegig, muss ich ganz offen zugeben. Wir haben uns die Landessatzung auch alle angeguckt und ja, erstmal ist es ja ein Widerspruch, klar. Aber wenn der Landesverband das Konto des Bundes angibt als das Konto, wo die Mitgliedsbeiträge hin entrichtet werden sollen, steht ihm das natürlich jederzeit frei. Noch eine Frage zu der Definition von zuständige Gliederung. Wäre damit nicht jede der Gliederungen, der ein Mitglied angehört, vom Ortsverband über den Kreis, Bezirks, Landesverband, Bundesverband gemeint? Also gleichwertig? Wo ist da die Priorität zu setzen? Ja, in der Regel ist ja die zuständige Gliederung... Lukas? Ja. Ganz kurz, der Gero kommt mit dem Protokollieren nicht mehr mit. Wir wollen das dann mitschreiben, aber das geht nicht ganz so schnell, wie ihr gerade hin und her sprecht. Ganz kurz mal bitte. Also, ist geprüft durch Justiziare des Bundes, solange es keine Vorschrift ist, sondern eine Möglichkeit, ist das kein Thema und jeder Landesverband kann für sich entscheiden, das quasi zu empfehlen. Ja, ich darum geht's ja gar nicht. Also meine Frage war ja eine gänzlich andere als das, was du jetzt gerade beantwortet hast. Meine Frage ging, welche Gliederung ist gemeint mit zuständige Gliederung? Ist da mit der niedrigste Gliederung gemeint, der ein Mitglied angehört, oder jede beliebige Gliederung? Welche Gliederung hat das Recht, den Mitgliedsbeitrag entgegenzunehmen? Also ich erinnere mich an, ich kann das jetzt allerdings nicht mit einem Paragraphen belegen, allerdings war das immer so Aussage, dass im Parteiengesetz oder im Kommentar dazu drin stand, dass die niedrigste Gliederung für den Einzug zuständig ist. Und das begründet sich darauf, dass eine niedrige Gliederung einen höheren Beitrag erheben kann, wenn es begründeten Fall gibt. Und zum Beispiel, wenn jetzt die Geschäftsstelle außerordentlich teuer ist, dann wird es gesagt, okay, für diese Gliederung können wir jetzt einen höheren Beitrag erheben. Allerdings der Teil, der an die höheren Gliederungen abgeführt wird, bleibt gleich, also vom Nominalen und nicht vom Relativen. Insofern ist ja sowieso auch in der aktuellen Situation der Satzung nicht Genüge getan, weil ja nicht die niedrigste Gliederung den Mitgliedsbeitrag einzieht. Das ist wahrscheinlich stillschweigend nach oben hin abgegeben worden, richtig? Genau, so sehe ich das auch, weil halt die Verwaltungsstrukturen dementsprechend gar nicht ausgerüstet waren. Aber theoretisch, das ist auch mein Kenntnisstand, könnte der Ortsverband, irgendwas, Kreisverband Bochum entscheiden, wir wollen selber einziehen, ja. Wir wollen uns selber darum kümmern. War das eine Frage oder nicht eine Aussage? Nicht falsch verstehen, möchte ich nicht. Ich kann dazu nur sagen, meines Kenntnisstandes. In anderen Bundesländern tun es ja auch teilweise die Bezirksverbände und nicht der Landesverband. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, passiert das auch in Nordrhein-Westfalen. Das zumindest interpretiere ich aus dem Vorfeld, der letztens bei mir der Fall war. Und zwar war ich bei der Bezirksmitgliederversammlung Köln und die Piraten des Kreisverbands Köln hatten wohl ihre Beiträge selber an den Kreisverband entrichtet und der hat dann abgeführt ans Land. Aber da mag mir auch jetzt jemand widersprechen aus der Landesschatzmeisterei. Also ich zahle in Köln nicht an den Kreisverband. Das ist aber durchaus gelebte Praxis, dass beispielsweise auf Kreismitgliederversammlungen bar bezahlt wird. Dann wird aber im Kreisverband der Beitrag nicht als solcher verbucht, sondern als Verbindlichkeit gegenüber dem Landesverband in voller Höhe an den Landesverband weitergegeben. Und da wird dann als Mitgliedsbeitragseingang gebucht und eine Aufteilung vorgenommen. Und dann führt der Landesverband wieder was zurück an den Kreisverband ab und führt was an den Bund ab. Wenn da die Kreisverbände jetzt selber anfangen würden aufzuteilen, hätten wir ein tierisches Problem in der Buchhaltung, weil wir das nicht mehr gerade gezogen bekommen würden mit den Forderungen und Verbindlichkeiten. Das heißt, wenn es eine Entscheidung gibt für diesen gemeinsamen Beitragseinzug, dann könnte sich ein Ortsverband das einfach zurückholen oder ein Kreisverband, auch der jetzigen Finanzordnung. Wie meinst du das mit dem Zurückholen? Das ist ja im Moment stillschweigend, sage ich mal, an den Landesverband delegiert. Und die könnten ja sagen, gut, ich ziehe meine Beiträge selber ein, weil ich bin die zuständige Gliederung. Ich weiß nicht, in dem Zusammenhang noch eine weitere Anmerkung bzw. Frage. Es kommt ja vor, dass ein Mitglied seinen Beitrag auch überweist. Das ist zwar jetzt hier nicht mit dem Einzug-Thema, aber trotzdem kommt es vor, dass ein Mitglied seinen Beitrag selber überweist und eine höhere Summe als den zahlungspflichtigen Beitrag überweist. Wenn da nur draufsteht Mitgliedsbeitrag, dann wird das Ganze ja als Mitgliedsbeitrag berechnet und nicht irgendwie als Spende irgendwie abgezweigt, der überzählige Betrag. Wie wird das dann verteilt? Wenn überwiesen werden 100 Euro Mitgliedsbeitrag ohne den Begriff Spende, sind tatsächlich diese vollen 100 Euro Mitgliedsbeitrag. Das heißt, die gesamte Summe wird nach dem Schlüssel, den die Satzungen da vorsehen, auf sämtliche Gliederungen aufgeteilt. So wird es aktuell auch gehandhabt. So muss es auch überall gehandhabt werden. Wenn nirgendwo Spende drinsteht, darf es nicht automatisch als Spende verbucht werden. Da könnten wir dann Tierärger mit dem Wirtschaftsprüfer kriegen. Also es gibt, um das vielleicht mal zu erläutern, es gibt ja die Regelung im Beitragskonto-Team, dass genau das so gehandhabt wird, dass Mitgliedsbeiträge, die nur mit Mitgliedsbeitrag gekennzeichnet wird, entsprechend im Schlüssel verteilt werden und alle anderen Beiträge, die halt irgendwie sonst kommen, halt explizit mit Spende gekennzeichnet sind, dann ja Spende LV, Spende Wahlkampf, Spende Bufo, Spende OV oder weiß der Henker was. Und dann wird das natürlich auch entsprechend an die jeweilige Gliederung oder was auch immer dann da in dem Spendenbetreff drin steht, gebucht. Genau, und bei Spenden, die einfach nur als Spende ohne weiteren Zweck eingehen, soll ebenfalls eine Aufteilung nach Schlüssel vorgenommen werden, da ja die Spenden derzeit auch teilweise an Landesverbände direkt gerichtet werden und da ja eigentlich die einnehmende Gliederung Spendenempfänger ist, was natürlich dann in dem Fall bei so einem zentralen Konto Nur schwer zu sagen ist, wer dann wirklich Empfänger sein soll. Wenn jetzt nichts beisteht außer Spende, haben wir uns da ebenfalls für die Umlage entschieden. Oh, das ist ein interessanter Punkt. Also das bedeutet also, dass wenn jetzt an den Landesverband eine Spende geht, dass die dann auch, also wenn die jetzt nur mit Spende betitelt ist, ohne irgendwie eine Gliederung zu benennen, dass die dann auch auf alle Gliederungen verteilt wird. Ist das richtig? Wenn jetzt heutzutage auf dem Landesverband das Konto eine Spende eingeht, dann bleibt die in voller Höhe beim Landesverband. Wenn heute beim Bund eine Spende eingeht auf dem GLS-Konto, bleibt, wenn da nichts beisteht, bleibt die in voller Höhe beim Bundesverband. Zukünftig, wenn auf diesem zentralen Konto eine Spende eingeht, wo nur Spende beisteht und nicht beisteht, Landesverband NRW oder Bund oder Kreisverband Bochum, Ortsverband Pulheim oder was auch immer, dann würde die nach dem Schlüssel, der für das Mitglied greift, aufgeteilt, weil sich halt nicht genau sagen lassen kann, für wen die gedacht ist. Okay, dann kommt jetzt noch ein Punkt, der dann eigentlich schon recht wichtig ist. Wenn ein zentraler Mitgliedsbeitragseinzug ist, dann wird dieses Konto wahrscheinlich auch zentral propagiert. Das heißt, dass dort dann wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene, die nicht der Bundesverband ist, Geld reinkommt als Spende. Wie wird das denn dann verteilt? Also früher wäre das einem bestimmten Landesverband zugute gekommen durch das Mitglied, aber jetzt an wen geht denn das dann? Oder wird das dann direkt zurückgebucht, weil Spende über dieses Zentralkonto nicht geht? Nee, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Hinter jedem Mitglied hängt ja ein Schlüssel. Du hast ja auch Nicht-Mitglieder, die spenden, also hoffe ich zumindest. Das stimmt. Da würde es dann nach bisherigem Planungsstand in voller Höhe beim Bund verbleiben, weil sich da halt keine Aufteilung realisieren lässt. Deswegen ist es dann halt ganz wichtig, dass man auf den Seiten, wo man Spenden bewirbt, halt auch wirklich transparent macht, wie es gehandhabt wird. Ja, wenn dann auf dem Konto eine Spende von einem Externen eingeht, wo dran steht LV NRW, dann landet die natürlich in voller Höhe beim Landesverband NRW. Okay, das heißt, die besondere Verpflichtung des Landesverbandes, um Spenden für sich einzuwerben, wäre dann vorrangig halt sein Konto zu propagieren und nicht dieses Zentralkonto. Oder Spenden einzuwerben, wo der Verwendungszweck LV NRW ist, beziehungsweise bei Kontoeinzügen, also wo wir abbuchen, können wir das ja steuern. Ja gut, also ich meine, wer einmal durch so einen Kontoauszug von der Partei geguckt hat, ich weiß nicht, wer die Gelegenheit dazu hatte, auf Parteitagen bietet sich diese Gelegenheit meistens, der wird sehen, dass die Verwendungszwecke doch recht abenteuerlich manchmal sind. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe da auch direkt eine Frage zu, wo du das gerade sagst mit den Lastschriften und den Spenden. Da weiß ich zum Beispiel auch noch nicht, haben wir denn dann die Möglichkeit, da überhaupt Lastschriften bezüglich Spenden über dieses zentrale Konto zu starten oder muss es dann nach wie vor über das Landesverbandskonto laufen? Das werden wir mit Sicherheit hinkriegen. Und wenn es so pseudomanuell, sage ich mal, läuft mit einer CSV-Datei. Ja, wir können das ja dann auch mittlerweile in DTOs oder so umwandeln, um das dann da durchzujagen. Das ist ja dann für die reine Abbuchung kein Thema. Das muss halt nur dann gebucht werden im Sage. Schönen guten Abend. DTOs wird es ab Februar nicht mehr geben. Gibt es da nicht eine Variante von für SEPA oder vertut mich da? Ja, es ist ein XML-File. Aber es heißt nicht mehr DTOs. Okay. Da ist aber beispielsweise Irmgard auch ganz groß drin. Die würde euch dann sagen, in was für einem Format man Daten bevorzugt anliefern kann. Und dann hat sie irgendwelche verrückten VBA-Skripte und dann sind die danach in einem Format, dass wir sie einfach in Sage einspielen können. Und Sage selber generiert ja auch noch DTAs. Für die Zukunft, wie wird das dann aussehen? Da wird Sage die XML-Dateien generieren, die man bei der Bank einspielen kann. Wir haben die Version, die es kann, schon gesehen. Wir haben sie nur noch nicht installiert. Okay. Ich habe mal noch eine kurze Frage an Steffi bezüglich Spenden. Wie viel ist da jetzt dieses Jahr reingekommen? Du kannst einen Überblick geben, wie viel davon unbenannt sind, also ohne festen Zweck, also nur prozentual in etwa. Also ich würde das gerne aufs letzte Jahr brechen. Und da hatten wir ja den Wahlkampf, da haben wir auch sehr viel ja verbucht. Ist mir auch noch aktuell enorm im Gedächtnis, weil die Spendenverbuchungsaktion ist noch nicht allzu lange her. Da ist schon Ja, also man kann fast sagen 50-50. 50% kommen mit sehr klarer Zuweisung und der Rest wird einfach dahingeschmissen mit Spende. Okay, also weil meine Befürchtung ist halt, wenn wir dieses zentrale Konto haben und die Leute vielleicht auch Lastschrift haben, dann kennt ihr natürlich die Bankverbindung oder so von diesem Konto, was da eingezogen hat, denke ich mal. Und dann werden wahrscheinlich Beiträge, die für den Landesverband sind. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hatten wir letztes Jahr 20.000 Euro Spende. Das wären dann 10.000 Euro, die dann ohne Betrag sind. Also ohne Verwendungszweck. Das würde bedeuten, dass die dann eventuell dem Landesverband dann fehlen würden. Korrekt. Also für den Bund kann ich sagen, wir haben ja auch ab und zu Spendenaktionen. Und wir geben meistens einen Spendenzweck vor. Und was auf dem Bundeskonto eingeht, da werden eigentlich fast immer Spendenzwecke auch angegeben. Und eigentlich halte ich unsere Mitglieder für so schlau, dass sie wissen, das mag zwar ein zentrales Konto sein, aber wenn sie dem LV das Geld zukommen lassen wollen, dass sie dann auch in der Lage sind, hinzuschreiben, Spende LV NRW. Wie gesagt, im Bund klappt das relativ gut. Bei euch auf Landesebene war es bisher nicht notwendig, weshalb es dann eben halt auch nicht gemacht wurde. Aber in dem Moment, wo man ein bisschen das kommuniziert, kriegen die das hin. Denn ich weiß zum Beispiel auch noch 2010 gab es fast nie eine Mitgliedsnummer auf den Verwendungszwecken. Und heutzutage überweisen ganz viele mit der Angabe der Mitgliedsnummer. Ich habe gerade, um das nochmal auf aktuelle Daten zu stützen, ich habe gerade mal die letzten 30, 40 Spendeneingänge, die ich auf dem Konto gesehen habe, durchgesprungen. Davon sind 3 Stück ohne Verwendungszweck, wovon 2 als Mitgliedsbeitrag plus Spende gekennzeichnet sind. Die würden also nach Schlüssel verteilt. Es wäre also von den letzten 30, 40 wäre es genau ein einziger gewesen. Okay, naja gut. Sollte diese Variante mit dem zentralen Mitgliedsbeitragseinzug halt kommen, bin kein Freund davon, aber dann wäre es natürlich eine vorrangige Aufgabe, da auch ganz klar beim Spendenwesen besser zu propagieren und selber Landesmittel auch einzuwerben. Auf jeden Fall. Der Punkt ist ja momentan folgender, so wie es angedacht ist oder jetzt auch gelebt werden wird. Das Konto ist ja angelegt und es wird ja vom Bund angeboten, das zu tun. Und alle unsere Mitglieder können ja freiwillig ihren Lastschrifteinzug an den Bund richten. Und somit fehlen uns quasi die Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren, wenn wir es denn wollten, sagen wir das mal so. Passiert das denn schon, dass Mitgliedsbeiträge ans Bundeskonto überwiesen werden? Naja, dieses Konto existiert seit einer Woche und ich habe seit heute Zugang und habe tatsächlich festgestellt, dass ein Mitgliedsbeitrag eingegangen ist. Also Mitgliedsbeiträge gibt es derzeit auch vereinzelt an den Bund, an die GLS-Bank. Das ist aber meines Wissens nicht die Macht. Dann habe ich noch eine Frage zur Abführung. Wenn der Mitgliedsbeitrag eingezogen wird von der zentralen Stelle, wird dann direkt per Schlüssel schon aufgeteilt Anteil Bund und Anteil Länder? In dem Moment, wo wir das verbuchen, wird es automatisch auf die Debitorenkonten der Gliederung gebucht und es wird auf alle Gliederungskonten gebucht. Das heißt nicht nur auf den LV, sondern es wird auch auf den KV gebucht, dass man sofort sehen kann, wem welches Geld zusteht. Und ich habe auch geplant, das regelmäßig eben auch öffentlich zu stellen, dass jeder das auch sehen kann. Und wann findet die tatsächliche Mittelüberführung denn statt? Die ist geplant, dass das wöchentlich oder monatlich abgeglichen wird. Das müssen wir gucken, wie der Aufwand ist und wie hoch der Betrag ist, aber es ist monatlich geplant. Dann habe ich noch eine Frage zu den Kosten für dieses Konto. Sind da Kosten für jede Einzelüberweisung, also Prozente oder Fixbeträge? Für dieses Zentralkonto fallen keinerlei Gebühren oder Kosten an. Und ich glaube, ich habe da auch ein ganz tolles Team aus Freiwilligen. Es sind allein 4 Landesschatzmeister mit in diesem Team, dass ich der Überzeugung bin, dass wir die Abwicklung von diesem Konto ehrenamtlich auf die Reihe bekommen. Das Einzige, was anfallen wird, werden Rücklassschriftgebühren sein und sonst fallen keine Kosten an. Die Rücklassschriftgebühren werden, wie bisher zumindest im Landesverband gehandhabt, auch durch diejenigen, wo das angefallen ist, getragen, ja? Oder zumindest versucht, dass sie da wieder reingeholt werden. Da haben wir noch keinen genauen Ablaufplan, aber ich denke, das Fairste ist, dass man das dann tatsächlich an den LV weitergibt, also da sozusagen abzieht. Und dann müssen wir nochmal klären, wie wir das mit dem wiederholten Einzug machen, ob das dann auf zentraler Ebene gemacht werden soll oder ob das vor Ort gemacht werden soll. Ich denke, da wird es Absprachen geben, wem das jeweils am liebsten ist, wo das gemacht wird. Kümmert sich der Bund noch um das Mahnwesen oder bleibt das weiter beim LV? Das ist bisher noch nicht geplant, dass der Bund auch das Mahnwesen macht. Das Mahnwesen ist ja eigentlich immer dann relativ gut abbildbar, wenn die Buchungssätze sauber sind. Ich glaube, das ist dann wirklich ein nachrangiger Punkt. Wenn man sich sicher sein kann, dass Mitglieder, die bezahlt haben, auch wirklich verbucht sind, dann kann man ja auch gut mahnen. Schwierig ist das immer, wenn man weiß, dass man dann noch Leichen hat und jetzt niemanden anmahnen will, der schon bezahlt hat. Ist gerade nicht das Mahnwesen das, was nachher die Arbeit macht, wenn es läuft erstmal? Nö. Das Mahnwesen wird aufgrund der Daten, die im System vorliegen, angestoßen. Man zieht raus, wer wann bezahlt hat. Wenn alles sauber ist, dann schickt man die Mahnung, die Zahlungserinnerung per Mail oder wie auch immer raus. Und die Arbeit macht dann das meiste in der Beantwortung der E-Mails, die dann zurückkommen. Aber ansonsten nicht, nein. Aber genau dieses Beantworten der E-Mails, sollte das dann auch nicht die zentrale Stelle machen, weil da wird ja oft kommen, ich habe bezahlt, hier, da und da und das kann doch nur die zentrale Stelle dann prüfen. Nee, das kann jeder prüfen, weil ja jeder Landesverband Zugang zum Buchungswesen hat. Ja, aber hier wird das, was Arbeit macht, weggeschoben und das, was leicht geht, wird irgendwie, weiß nicht. Die Frage ist ja, wenn was auf dem Konto gelandet ist und vielleicht nicht oder nicht richtig verbucht worden ist, ist das dann auch halbwegs einfach machbar, das im Buchungssystem zu finden? Also die Frage ist, ist es nicht vielleicht einfacher, solche Fehlbuchungen oder verlorenen Buchungen, sag ich mal, auf dem Kontoauszug zu finden? Ja, und meine Frage ist dann dahingehend auch nochmal, aktuell können die Landesschatzmeister die Buchungen des Bundes ja nicht sehen. Können wir dann das, wie können wir das dann sehen? So. Also dies ist ja ein zentrales Team, was diese Aufgaben übernimmt. Und jeder kann sich natürlich in diesem Team einbringen und bekommt dann auch die Zugänge. Man kann natürlich schlecht alles öffentlich machen, weil es ja Mitgliederdaten sind. Ich kann es dir noch nicht genau beantworten. Am besten ist, im Team mitzumachen. Aus NRW sind ja schon 2, 3 im Team, dass für NRW auf jeden Fall ja dann die Transparenz vorhanden ist. Ey, jetzt muss ich mal nachfragen. Also es ist schon so, dass Mahnwesen ist ja schon lange gewünscht, lange gefordert, stand schon immer auf dem Programm, ist in NRW immer noch nicht da. Und jetzt höre ich gerade, dass das ein Problem sein muss, weil wenn man nicht in dem Team ist, dann kann man nicht nachschauen, ob jemand bezahlt hat oder nicht, beziehungsweise die Rückfragen nicht prüfen. Das würde ein ganzes Mahnwesen sofort wieder vernichten, wenn man es tatsächlich mal umsetzen wollte. Habe ich das so richtig verstanden? Ich glaube, die Frage ging nochmal ans Warnhand. Also ich würde jetzt fast mit Ja beantworten, weil ich habe das ähnlich verstanden. Das ist ein riesen Knackpunkt. Kann ich an der Stelle eine falsche nicht? Verbuchung soll ja in der Regel eigentlich nicht passieren. Und in dem Moment, wo das Mitglied seine richtige Mitgliedsnummer angibt, wird diese ja auch automatisch beim Import erkannt und dann wird es automatisch dahin gebucht. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass Fehlbuchungen weniger als 1% betragen werden und dann lassen die sich auch rausfinden. Ja, also bitte, das ist doch ein Punkt, der muss geklärt sein. Da kannst du doch nicht sagen, Spannel, und du bist ja vom Fach. Du weißt ja, wie oft sowas passieren kann. Und da jetzt mit Prozenten auszugehen, das ist ja alles nicht so wichtig, weil da könnten ja, sind ja bestimmt nicht so viele, die dann nicht passend überweisen oder wo die ungeklärte Sachen sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Leute ja Rückfragen stellen, weil sie sagen, ich habe aber doch bezahlt und dann können die Leute aus dem Landesverband es nicht prüfen. Und es ist eine sehr vage Antwort, wenn man dann sagt, aber du hast ja gerade gesagt, du weißt es ja auch noch nicht, insofern ist es ja erstmal legitim, oder das muss in jedem Fall geklärt werden, dass der Landesverband, um Fragen zu beantworten, ja Zugriff haben muss. Der Landesverband hat ja Zugriff, weil er bei seinem Mitglied sieht, ob dort gebucht ist oder nicht. Und von daher hat der Landesverband... Aber nicht auf die Kontoauszüge. Das heißt also, wenn du ausschließen kannst, dass einer im Bund einen Fehler macht zu 100%, dann ist das in Ordnung, weil dann kann sich ja der Landesverband darauf verlassen, dass die Angabe im System, dass jemand bezahlt hat und nicht bezahlt hat, richtig ist. Und dann würde das funktionieren. Verzeih mir den Sarkasmus. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler und 100%, genau das sage ich. Und 100% kann ich nicht garantieren. Eben, natürlich nicht, weil ich mache ja auch Fehler. Das will ich ja damit sagen. Natürlich passieren da Fehler. Und dann kann ich als Landesverband, wenn ich auf den Bildschirm gucke und da steht drauf, das Mitglied hat bezahlt und das Mitglied hat nicht bezahlt, das Mitglied sagt, aber ich habe bezahlt, ja, was soll ich dem Mitglied sagen? Ja, du hast Unrecht, weil wir machen ja keine Fehler. Passt ja nicht. Dann würde ich gerne auch noch geklärt haben, den Punkt Umzug in andere Gliederung. Das dauert ja häufig doch recht lange, da die Landesverbände sich untereinander nicht besonders gut mit dem Umzugspool tun. Da ist schon mehrfach vorgekommen, dass ein Mitglied über ein Jahr halt auch auf den Umzug gewartet hat. Und wie wird das denn dann verbucht? Also dann ist ja höchstwahrscheinlich auch, dass Mitgliedsbeiträge dann in der falschen Gliederung landen. Also ich bin ja nicht direkt in der Mitgliedsverwaltung tätig. Nach meiner Kenntnis ist der Umzugspool abgeschafft und die Gliederung schieben sich die Umzüge direkt zu. Was ich in den letzten Wochen und Monaten gehört habe, ist, dass es überall hervorragend klappt, es sei denn, NRW ist da beteiligt. Tut mir leid, aber das muss ich so sagen, denn das ist meine Rückmeldung. Das Problem mit der Verbuchung war bisher, dass nicht zeitnah gebucht wird. Beim Zentralkonto wird es so sein, dass unverzüglich gebucht wird. Und in dem Moment, wo das Mitglied tatsächlich bezahlt, wird der Beitrag sofort gebucht und landet dann dort, wo das Mitglied ist. Und bei anderen Landesverbänden klappt die Bearbeitung der Umzüge sehr zeitnah. Stopp, da muss ich jetzt mal eben was zu sagen zum Thema Umzüge und NRW-Swanelt. Dass wir fast 2,5 Monate keinen Zugriff zum CRM hatten, weißt du. Da waren die Cloud umziehen, wir konnten nicht. Claudia, ich glaube, Swanelt meint nicht nur die letzten 2,5 Monate. Nein, das ist richtig. Nur es lag nicht komplett nur an der Mitgliederverwaltung. Ich sagte ja, ich bin nicht in der Mitgliederverwaltung tätig. Deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, was bei mir angekommen ist. Und für die Aufteilung des Beitrages, um vielleicht nochmal zu der Frage vom Alex zurückzukommen, ist in der Buchhaltung eigentlich immer relevant, Landesverband, Gliederung des Mitgliedes zum Zeitpunkt des Beitragseinganges. Da wird dann halt die Aufteilung vorgenommen und wenn das Mitglied danach dann irgendwie umgezogen wird, werden da keine Beiträge mehr anders verteilt. Das macht derzeit stellenweise Probleme, weil zwischen Eingang und Buchung eine gewisse Zeit vergeht. Dann ist die Person beispielsweise noch im Landesverband Baden-Württemberg Mitglied, zahlt da seinen Beitrag, zieht 2 Monate später um, 3 Monate später wird gebucht, dann ist hinter dem Mitglied schon die Umlagekostenstelle für Bayern und dann hat Baden-Württemberg auf einmal Verbindlichkeiten gegenüber Bayern, weil das mit da seinen Beitrag bezahlt hat und der abgeführt werden muss. Das ist das, was im Moment eigentlich Probleme macht. Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar, es ist ja zumindest bei allen Fällen, die vor Bochum, dem Bundesparteitag in Bochum beigetreten sind, war es so, dass zumindest für NRW das so galt, dass Mitglied erst ist, Mitglied nach Aufnahme und nicht nach Zahlung. Und es kommt durchaus vor, dass Leute ihre Einzugsermächtigung gegeben haben, aber nicht den Erstbeitrag entrichtet haben, sieht das Verfahren des Zentrale vor, dass sämtliche ausstehenden Mitgliedsbeiträge dann eingezogen werden oder nur der Standard von 48 beziehungsweise 12 Euro? Also 12 Euro muss ja sowieso auch in der Mitgliederdatenbank eingetragen werden, damit wir das wissen. Und es ist so, dass bei Umstellung der Einzugsermächtigung müssen sowieso alle Mitglieder noch einmal angeschrieben werden, denn wir müssen ihnen mitteilen, dass jetzt ihre Einzugsermächtigung in ein SEPA-Mandat umgewechselt wird. Und bei der Gelegenheit kann man sowas vielleicht gleich noch mit erfragen. Also ich bin selber Teil des Verwaltungsteams hier in Nordrhein-Westfalen und das kommt halt sehr häufig vor. Also ich würde sagen, bei denjenigen, die letztes Jahr vor dem Bochumer Parteitag beigetreten sind, kommt das bestimmt in gut 50% der Fälle vor, dass halt der Erstbeitrag da halt noch nicht überwiesen worden ist, weil die Leute halt das Kleingedruckte nicht lesen. Auch die Erinnerungen und Einladungen und Begrüßungsschreiben und so weiter haben da nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Insofern frage ich mich, ob man da nicht ein bisschen blauäugig ist. Vor allem das Problem ist ja, je weiter man das zentralisiert, desto weiter geht man weg von dem Bezugspunkt zum Mitglied. Und man kann also die Sachen nicht mehr auf dem kleinen Dienstweg ansprechen, was man vielleicht könnte, wenn halt die niedrigste Gliederung einzieht. Ihr könntet ja jetzt zum Beispiel die Zeit bis zum Jahresende nutzen, eure Datenbestände noch aufzuräumen. Drei Gliederungen haben bereits aufgeräumt und die Möglichkeit der Streichung, die wir seit Neumarkt haben, durchgeführt. Das heißt, die haben tatsächlich die Mitglieder, die nicht bezahlt haben oder sich nicht gemeldet haben, die haben sie tatsächlich aus der Datenbank rausgeschmissen. Und das wäre natürlich das Einfachste für alle, wenn ihr das vorher bereinigen würdet. Ich fürchte, dass da an dieser Stelle NRW jetzt wahrscheinlich auch einen Sonderfall einnimmt. Da das in anderen Gliederungen so nicht vorkommen wird, dass eine Einzugsermächtigung vorhanden ist, die aber noch nie genutzt wurde, weil noch kein Beitrag entrichtet wurde. Ansonsten hat man Einzugsermächtigung, wenn noch kein Beitrag verbucht ist, dass dann eine Einzugsermächtigung geplatzt ist vielleicht, aber in dem Fall wird man ja auch die Einzugsermächtigung streichen. Wir könnten ja in NRW dann einfach auch die Sonderregelung machen, dass wir dort sagen, wir wollen neue SEPA-Mandate haben und akzeptieren die Online-Einzugsermächtigung nicht. Das kann die man. Gibt's in NRW nicht. Kann man NRW sagen, ist alles unterschrieben. Ja, aber trotzdem, wenn da tatsächlich 50% fehlerhaft oder mögliche fehlerhafte Datenbestände sind, dann ist es vermutlich tatsächlich sinnvoller, da nochmal explizit nachzufragen. Der Alex hat nicht von fehlerhaften Datenbeständen gesprochen, sondern davon, dass die Mitglieder ihren Erstbeitrag nicht überweisen. Und darum ziehen wir nicht ein. Also ich gehe davon aus, dass die Daten bezüglich Bankeinzug in NRW ziemlich sauber sind. Da wirklich auf Papier bestanden wird, was unterschrieben wird, da befürchte ich relativ wenige Leichen in dem Sinne drin. Wo es schon mal zu Rückläufern kam, die sind gestrichen, das müsste alles soweit stimmen. Besonderheit in NRW ist halt, man konnte beim Mitglieds- oder kann beim Mitgliedsbeitrag eine Einzugsermächtigung mit abgeben, die allerdings erst genutzt wird, wenn der Erstbeitrag manuell gezahlt wurde. Und ganz viele zahlen halt diesen Erstbeitrag nicht, das heißt, die haben mittlerweile irgendwie 3 Jahresbeiträge offen, aber auch eine aktive Einzugsermächtigung hinterlegt, die nur noch nie genutzt wurde. Und da war jetzt die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Ich denke aber, dass man da in jedem Fall in Absprache eine Lösung finden kann. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, korrekt. Ja. Ich meine, man kann sich als Mitglied ja halt auch fragen, warum soll ich jetzt überweisen, wenn ich eine Einzugsermächtigung abgegeben habe? Aber das möchte ich, glaube ich, hier gar nicht diskutieren. Das ist halt Entscheidung des Landesvorstandes schon seit Jahren und es ist so. Habe ich das falsch verstanden, dass das nicht in anderen Gliederungen auch so gemacht wird, dass das quasi als die Überweisung als Aufnahmewille dokumentiert wird? Mittlerweile ja, weil mittlerweile erst Mitglied wird, wer seinen ersten Beitrag bezahlt. In NRW beziehungsweise bundesweit sind die Leute ja mit Antrag Mitglied geworden. Besonderheit von NRW war halt nur, dass die Einzugsermächtigung erst dann genutzt wird, wenn einmal überwiesen wurde. Wie wird das dann woanders gemacht? Ich habe da gerade anscheinend noch nicht den Plan. Woanders ist es mittlerweile das Gleiche. Indirekt. Also du hast ja jetzt deinen Mitgliedsantrag, der wird dann bearbeitet und dann wird der irgendwie von der untersten Gliederung bestätigt. Und dann kriegt das Mitglied einen Referenzcode, unter dem es überweisen muss und wird erst dann Mitglied. Und auch erst dann wird eine Einzugsermächtigung genutzt. In NRW sind aber bis vor Bochum war es, glaube ich, die Leute Mitglied geworden mit ihrem Antrag, der unterschrieben vorlag, wo die Einzugsermächtigung unterschrieben bei war und hatten sofort ja einen richtigen Mitgliedsstatus. Es wurde aber die Einzugsermächtigung nie genutzt, weil nicht manuell ein erster Beitrag überwiesen wurde. Da gibt's aber auch einen leichten Geburtsfehler. Ich bin ja beigetreten, habe auch diese Einzugsermächtigung erteilt, habe aber meinen ersten Beitrag direkt bei einer Kreismitgliederveranstaltung vor Ort zahlen müssen. Und seitdem bezahle ich meine Beiträge immer vor Ort. Also so kann ja auch diese Erstbuchung niemals geschehen. Doch, wenn dein Kreisverband das richtig macht, dann funktioniert das alles prima. Also ich habe jetzt schon zweimal bezahlt. Einmal in die NRW-Kasse und einmal in die Kölner Kasse. Und beides ist nicht verbucht. Und ich denke nicht, dass in den nächsten Jahren nur ein einziger Cent bei mir abgebucht wird. Nicht verbucht ist nicht richtig, Ali. Naja, man sieht es eben nicht. Wir schon. Und auch im Sage. Ich gebe auch jetzt von denen aus, die das selber nicht sehen können, dass ich da jetzt eher privilegiert bin und das sehen kann, ist eine Sache. Es gibt aber viele Basismitglieder, die sehen das nicht. Und für mich ist es dann immer schwierig, denen irgendeine Antwort darauf zu geben, warum für sie es den Anschein hat, dass es nicht verbucht wurde. Ja, das ist ja ein Problem unseres Verwaltungsportals. Also jeder, der im Verwaltungsportal angemeldet ist, sieht seinen eigenen Bezahlstatus und das auch für alle Jahre, die ja Mitglied ist. Allerdings gibt es halt noch zusätzlich, ich weiß nicht, ob das inzwischen bereinigt ist, das sind in der Tat Datenfehler. Wenn man nicht genau im Mitgliederportal bei uns in NRW festgehalten hat, wann der Eintrittstermin war, dann ist der auf die Parteigründung zurückgelegt, also 2006. Und dann fehlen in der Tat halt Beiträge, obwohl das Mitglied vielleicht erst viel später eingetreten ist. Insofern, ich sehe da noch einen gewaltigen Verwaltungsaufwand auf uns zukommen, um sowas überhaupt zu bereinigen, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, nur wenn ein sauberer Unterbau auch da ist, kann das Ganze relativ reibungsfrei funktionieren. Und wir haben einfach noch so viele Altlasten und Leichen im Keller bei den Mitgliedsverwaltung, dass das einfach noch nicht rundlaufen wird. Also ich habe da arge Bedenken. Ja, Alex, und es liegt auch leider nicht nur an diesem Bug des Eintrittsdatums, sondern auch daran, dass da tatsächlich große Abstimmungsprobleme sind oder auch noch Anzeigeprobleme im Verwaltungsportal. Es gibt Mitglieder, die haben, wenn ich ins Verwaltungsportal schaue, durchaus ist da auch der Mitgliedsbeitrag korrekt verbucht, wie in Sage ebenfalls. Nur das Mitglied selber kann es immer noch nicht sehen. Echt? Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Die Protokollanten brauchen mal 2 Minuten, weil ansonsten gibt das hier gleich eine Katastrophe. Wir müssten mal 2 Minuten über Katzenvideos reden oder so. Sekunde. Ich sag mal, das ist das altbekannte Verwaltungsportalproblem in NRW. Ja, das große Problem, was wir ja haben, das fängt ja meist an mit den fehlenden Datenschutzverpflichtungen, die jeder abzugeben hat, der auch in einem Kreisverband oder einem Nicht-Kreisverband Zugriff auf diese Sachen hat, abgeben muss. Und damit haben wir natürlich schon massive Verzögerungen bei der Einsicht durch die Verantwortlichen, die dann natürlich auch nicht zeitnah einen Überblick sich verschaffen können und auch helfen können, das lokal zu beheben, das Ganze. Wir haben 53 politische Gliederungen in Nordrhein-Westfalen und das merkt man auch, dass da halt schon eine ziemlich große Herausforderung, weil im Durchschnitt wird halt jede Woche ein neuer Vorstand halt auch gewählt und das bedeutet, dass wir da permanent hinterherhecheln. Verstehe ich jetzt nicht, Alex. Du meinst, weil die Zugriffsberechtigungen nicht korrekt vergeben werden, können die Fehler, die es gibt, nicht manuell bereinigt werden? Genau, weil diejenigen, die sie bereinigen könnten, in den lokalen Gliederungen noch keinen Zugriff darauf haben. Und dann verschleppt sich das Ganze. Also es kommt sehr häufig vor, dass Leute erst nach einem halben Jahr, nachdem sie ins Amt gewählt worden sind, alle Daten halt komplett haben, sodass sie wirklich Zugriff darauf bekommen können. Ja, aber ich hoffe jetzt auch einfach, dass auf Kreisebene im NRW-Verwaltungsportal nicht in den Finanzdaten rumgehackt wird und bei den Mitgliedern irgendwelche Bezahlungen eingetragen werden. Also das passiert schon, wenn du zum Beispiel auf einem Landesparteitag einen Mitgliedsbeitrag entgegennimmst, dann wird er auch da eingetragen. Auf einem Landesparteitag, gut. Aber auf Kreisebene sollte da meiner Meinung nach nichts passieren an diesen Daten. Aber passiert das nicht, wenn einer auf einer KMV vor Ort zahlt, dass in der Status da gesetzt wird? Genau, das passiert. Ach hey. Weil ansonsten ist er nämlich nicht akkreditierbar. Genau. Okay, das sind jetzt für mich eigentlich zwei Probleme. Das eine, dass die Zugänge nicht zeitmäßig verteilt werden, wo sich die Frage stellt, woran liegt das? Das andere ist, wo kommen denn diese ganzen Fehler her? Das sind ja zwei Probleme, die wir da haben. Also zum Thema Zugänge kann ich dir sagen, dass es relativ häufig dran liegt, dass die DSV oder dass einfach noch nicht klar ist, wie das laufen muss mit der DSV bei vielen. Die wird dann an die BGS geschickt oder an irgendwelche Geschäftsstellen und versumpft dann da. Bis man dann mal irgendwann eine Nachfrage kriegt, wieso habe ich denn keinen Zugang, dann erklärt man das. Wenn wir die DSV vorliegen haben in der Verwaltung, geht das in der Regel relativ schnell. Also ich sag mal binnen einer Woche maximal. Da haben wir inzwischen einen Ablauf, der ganz gut etabliert ist, der auch funktioniert. Nur wie gesagt, ich brauche die DSV natürlich auch erst. Und es reicht tatsächlich nicht digital. Wobei wir das auch teilweise machen, wenn es wirklich eilig ist, dass es digital vorab geschickt wird. Aber wir brauchen das Original, da führt nochmal kein Weg dran vorbei. Da hätte ich jetzt aber die Hoffnung, dass da der neue DSV-Prozess, den Sven angestoßen hat, Besserung bringt. Ist das jetzt nicht so, dass die im CRM irgendwie gespeichert werden, die DSV? Ja, da gibt es ein Feld für, soweit ich gehört habe. Von daher wird das oder sollte das besser werden. Und da haben wir jetzt in NRW schon das große Glück, dass unser Datenschutzbeauftragter die Schulung nicht jährlich wiederholen möchte oder das zur Bedingung setzt, was im Bund immer noch gang und gäbe ist. Nee, stopp, da muss ich mal kurz einhaken. Also im CRM sind die Datenfelder schon alle vorhanden und die sind auch abrufbar durch die verantwortlichen Stellen. Diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis, es gibt keine rechtliche Grundlage, die mir bekannt ist, dass es sowieso jährlich gemacht werden muss. Von daher hat Markus dort den richtigen Weg eingeschlagen und im Bund ist es auch nicht notwendig. Das ist von Bastian mal so behauptet worden, ist aber eigentlich nirgendwo belegbar. Ja, aber wenn der Datenschutzbeauftragte das als verbindlich voraussetzt, dann könnt ihr auch als Bundesvorstand da leider, glaube ich, wenig dran machen. Doch, wir können sagen, die Stelle, der Datenschutzbeauftragte hat eine beratende Funktion und keine... er hat eine Kontrollfunktion und er kann das durchaus als Manko und Mangel ansehen, also das geht schon. Ja, aber es gibt keine rechtliche Grundlage dafür. Also er kann es bemängeln, aber letzten Endes entscheidet Sven, wie er es durchführt. Und wenn NRW jetzt auch noch mitmacht, dann können wir diese ganzen Datenschutzverpflichtungen ja auch zusammenfahren und dann kann jeder aus der Verwaltung, der dafür beauftragt ist vom Landesvorstand, kann dann natürlich auch direkt diese Daten abgreifen. Das hat ja Vorteile im Umzug und im Allen, wenn man wirklich da die Mitgliederdatensätze hin und her schiebt und so. Aber das habe ich auf der in der Verwaltungsliste schon ausführlich erklärt. Bevor wir jetzt gleich irgendwie vollkommen im Verwaltungsthema sind und wir hier einen Dialog mit den gleichen fünf Personen die ganze Zeit führen, gibt es aus den 43 Leuten, die in diesem Raum sind, noch Fragen zum zentralen Beitragskonto? Dankeschön. Ich musste mal so mitten in den Raum moderieren. Da keiner schreit und keiner schreibt, würde ich das Thema tatsächlich an dieser Stelle erstmal zumachen. Kein Widerspruch, danke. Wir hatten aber noch ein zweites Thema, oder? Oder vertue ich mich gerade? Es ist ja immer noch offen, ob jetzt NRW das wirklich will oder nicht. Das ist aber nicht die Frage, ob das, die heute geklärt wird. Die wird am Freitag auf der Landesvorstandssitzung geklärt. Ja, und die Frage ist ja, die Tatsache ist ja auch, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Der Bund macht das und bietet das an. Und wenn es Mitglieder gibt, die das nutzen, können wir uns dagegen nicht wehren. Es geht ja hauptsächlich um die schon bestehenden Einzugsermächtigungen. Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen erstmal. Ich weiß nicht, wie Swanhild das sieht, aber ich würde jetzt nicht für einzelne Mitglieder das aus dem Landesverband NRW anbieten wollen. Wenn der Landesvorstand NRW sagt, wir möchten uns daran nicht beteiligen, dann hätte ich irgendwo ein Problem damit, Einzugsermächtigungen für NRWler darüber abzufrühstücken. Wenn Beiträge auf das Konto überwiesen werden, dann ist es natürlich einfach so. Das passiert jetzt ja auch schon an den Bund. Die werden dann zeitnah weitergeleitet. Aber dann noch von 5 NRWlern die Einzugsermächtigung einzupflegen und durchzuführen, nee. Swanhild? Also es wäre sinnvoll, wenn NRW seinen Mitgliedern sagt, wir bitten, dieses Konto als Beitragskonto zu benutzen. Und ob das dann ein NRW-Konto ist oder ob es dieses zentrale Konto ist, das ist völlig euch überlassen, wie ihr das gerne machen möchtet, ob ihr euch die Massenarbeit abnehmen lassen wollt oder ob ihr sie selber durchführen wollt. Das könnt ihr handhaben, wie ihr mögt. Ich habe eine Frage an Steffi bzw. an Swanhild. Und zwar, bisher würden die Mitgliedsbeiträge für NRW ja auf das NRW-Konto abgeführt. Der Bund erhält meines Wissens nach einen Beitragsanteil von 40%. Wird das derzeit in Abschlägen geleistet oder auch zeitnah an den Bund überwiesen in Einzelbeträgen? Oder wie läuft das? Aktuell ist es so, dass die Bundessatzung vorsieht, dass die Landesverbände quartalsweise das an den Bund abführen. Und ich habe aus NRW in 2013 bisher eine Abschlagszahlung erhalten und wir sind im dritten Quartal. Wobei die Abschlagszahlung über das, was ein Quartal ausmacht, gehen dürfte. Mich würde Steffis konkrete Meinung dazu interessieren. Also du hattest auf der Liste ja schon angedeutet, dass du das nicht unterstützen würdest und das würde ich gerne nochmal begründet haben. Also ich bin da halt noch so ein bisschen geteilter Meinung. Es gibt durchaus Ansätze, die ich an dem zentralen Beitragskonto sehr gut finde, in Form der Entlastung der Landesschatzmeister, die natürlich ich auch gerne annehme, wenn es solche Dinge gibt. Ich habe ja auch mit Zahnhardt in Rostock darüber gesprochen und mit dem Team darüber gesprochen. Ich finde das Ganze grundsätzlich ganz gut. Was mir halt nicht so gut gefällt, das sind so ein paar Dinge, die jetzt so sich mit in der Wiki-Erklärung aus mit drinstehen, sage ich jetzt mal, die mir persönlich nicht so ganz klar sind, beziehungsweise auch viele Fragen aufwerfen mit eventuellen Gebühren, die dann für andere Dinge in der Zukunft geplant sind, etc. etc. Da sind noch so ein paar Fragen dran. Grundsätzlich ist es, wie Swanhild schon sagte, für alle Mitglieder offen und freiwillig und sie können es nutzen oder eben nicht. Und ja. Also zu den aufgeworfenen Sachen ist es so, das zentrale Beitragskonto als solches, das denke ich mal, werde ich mit zentralen ehrenamtlichen Helfern kostenfrei abgewickelt bekommen. Ein anderer Aspekt ist, dass ich zusätzlich auch gerne die Buchhaltung ein bisschen aktueller hätte und hier bereit bin oder die Dienstleistung anbiete, wenn ich sehe, dass eine Gliederung ganz weit mit der Buchhaltung im Rückstand ist, muss diese aufgeholt werden. Und da gibt es genügend Kreisschatzmeister, die sich da einfach nicht drum kümmern mögen und die manchmal auch mit ihrem Landesschatzmeister da nicht weiterkommen, weil der auch viel zu tun hat. Und deren Buchhaltung würde ich dann anbieten, dass die nach und nach von bezahlten Kräften übernommen wird. Das ist aber eine zusätzliche Leistung zum Zentralkonto. Und für diese Leistung, die eigentlich in der Gliederung selber gemacht werden müsste, für diese Leistung würde ich dann Geld berechnen, weil ich dafür auch die Buchhalter, die das machen würden, bezahlen würde oder bezahlen möchte und bezahlen werde. Das ist aber eine weitere Leistung, die eigentlich mit dem Zentralkonto selber nichts zu tun hat. Um dann nochmal kurz auf Steffi zu antworten. Ich persönlich als Mitglied würde mir dann wünschen, bevor du eine Empfehlung in die ein oder andere Richtung aussprichst, wie auf der Liste, deine offenen Fragen doch zu klären und danach eine Empfehlung auszusprechen, denn viele Mitglieder lassen sich natürlich von deiner Meinung leiten. Du verwaltest nun mal die Finanzen des Landesvorstands und dann möchte ich auch sagen können, dass deine Meinung fundiert ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du dich zukünftig erst informierst und dann eine Empfehlung abgibst. Ich dachte, ich hätte geäußert, dass ich noch keine Meinung dazu habe. Gut, wenn das anders rübergekommen ist, muss ich mich dafür entschuldigen. Ich habe noch eine weitere Frage zu dem Zinsen auf diesem Konto. Gibt es Zinsen auf diesem Konto? Wenn ja, wie werden diese Anteile verteilt? Also in Nordrhein-Westfalen sind die Einnahmen durch Zinsen etwa im dreistelligen Bereich im Jahr. Das sind natürlich nicht nur die Zinsen für die Mitgliedsbeiträge, sondern auch die aus der staatlichen Teilfinanzierung und anderen Spenden und Einnahmen. Wie sieht es damit aus? Dies hier ist ja nur ein durchlaufendes Konto, wo das Geld eingeht und weiterverteilt wird. Ich habe bei der GLS Bank habe ich selbstverständlich auch ein Tagesgeldkonto, wo ich Zinsen bekomme. Aber bei diesem Zentralkonto soll das Geld nicht gehortet werden, sondern es soll zügig weiterverteilt werden. Und deshalb ist es kein Bestandskonto, wo größere Einlagen liegen. Also es gibt gar keine Zinsen auf dieses Konto, ist das richtig? Es ist ein Girokonto, genau wie das Girokonto des Landesverbandes NRW, worüber der seine Bankeinzüge bisher abwickelt. Gibt es darauf dann keine Zinsen. Zinsen gibt es in NRW ja auch nur für das Geld, was auf dem Tagesgeldkonto liegt, wo man es dann halt irgendwann nach den Bankeinzügen hinschiebt. Okay. Danke. Ich hätte auch kurz noch eine Frage an Swanhild zu dem Thema davor allerdings. Und zwar mit der Dienstleistung. Ich bin ja eigentlich nicht in der Verwaltung drin. Wie weit ist das schon fortgeschritten, dass da dann als Dienstleistung angeboten wird, für Gliederungen zu buchen? Gibt es da schon irgendwelche Ausschreibungen oder vielleicht sogar Bewerbungen? Oder ist das alles erst noch in Zukunft irgendwann umzusetzen? Aktuell gibt es da noch keine Ausschreibung, weil ich aktuell noch niemanden habe, der dort seinen Bedarf angemeldet hat. Und wenn ich keinen Bedarf habe, kann ich es nicht ausschreiben. Okay, danke. Auf welcher Ebene würden sich dann die Entlohnungen dieser Buchenden bewegen? Aufwandsentschädigung oder richtiges Gehalt, von dem man auch leben kann? Wie sieht das aus? Was ist da die Vorstellung? Ich kann das natürlich, also es kommt wirklich drauf an, wie viel das ist. Aktuell ist es so, dass ich im Bund die Irmgard ja auf 450 Euro Basis beschäftigt habe. Möglicherweise wird Irmgard im nächsten Jahr ihre Stunden aufstocken und dann hätte sie möglicherweise auch ein bisschen Zeit, 10 Kreisverbände schon mal zu buchen. Wenn das mehr werden sollte, ist vielleicht der eine oder andere Landesschatzmeister bereit, das vorab auf 450 Euro Basis mit zu übernehmen. Und dann, ich muss tatsächlich gucken, wie viel das wird, weil nur davon hängt es ab, was ich auch für bezahlte Kräfte da bereitstellen kann. Das ist eine Angelegenheit, denke ich mal, die sich so nach und nach entwickeln wird. Und ich meine, nach den 450 Euro Kräften kommen dann natürlich irgendwann festangestellte Mitarbeiter. Aber ich kann hier beim besten Willen nicht sagen, wie die ganzen 200 Gliederungen in der Piratenpartei das zukünftig machen wollen, ob sie weiterhin selber buchen wollen oder ob sie heilfroh sind, wenn sie den Quatsch endlich loswerden. Ja gut, das ist natürlich auch die Frage. Also dass bei dezentraler Verteilung dieser Aufgabe kann man natürlich das leichter auf Ehrenamt ausdehnen. Ja, die 10 Stunden im Monat, die vielleicht dann ein Kreisschatzmeister dafür aufbringen kann, das kann er durchaus ehrenamtlich machen, denke ich mal, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Wenn man das zentralisiert, dann wird das natürlich schon auch in den Bereich gehen bei den 40.000 Mitgliedern, die wir so irgendwie manchmal haben werden, dass das dann auch ein größerer Apparat von Vollzeitkräften ist. Also da muss man halt schauen, verfolgt man die Philosophie von Dezentralität oder Zentralismus? Naja, es ist Verwaltung. Verwaltung soll klappen. Und in dem Moment, wo wir zentral das übernehmen, habt ihr in den dezentralen Gliederungen ja auch viel mehr Möglichkeiten, eure Mitglieder viel besser zu beraten und vielleicht nochmal eine Spendenaktion zu entwerfen und euer Geld besser einzusetzen. Und ich glaube, ihr werdet dann auch viel Zeit haben, das Geld besser einzusetzen oder auch die Mahnung besser zu betreiben, dass wir letzten Endes alle dadurch mehr Geld haben. Denn ich denke mal, wenn wir es wirklich alles zentral machen würden, ich glaube fast, dass ich mit 3-4 Vollzeitbuchhaltern alles abgewickelt bekommen würde. Denn es entfällt ja dann auch dies immer nachfragen müssen. Denn Kreisschatzmeister, die wissen oftmals nicht, wie muss ich dann diese Fahrtkostenabrechnung für die Verteilung der Wahlplakate, wie muss ich das denn abrechnen? Da geht immer ganz viel Zeit verloren, das erstmal festzustellen. Und diese immer gleichen Aufgaben, wenn die wirklich zentral gemacht werden, können die viel schneller abgewickelt werden. Also du siehst da durchaus Synergieeffekte und wie hoch schätzt du den Anteil der Automatisierbarkeit ein in dem Ganzen? Mit diesem zentralen Beitragskonto, da wird ziemlich viel automatisierbar sein, dass man dass die Kontoauszüge, dass man die direkt importiert und dadurch direkt verbucht und auch die anderen Sachen, dass also vieles, weil wir haben sehr viele Massenbuchungen und wir haben ein paar spezielle Buchungen. Und da sehe ich sehr viel Synergieeffekte. Zusätzlich ist es so, dass der LV Berlin dabei ist, auch ein Dokumentenmanagementsystem zu erproben, was er der zentralen Stelle auch zur Verfügung stellen will. Und wenn man sich darum auch noch weiter kümmert, dann könnte tatsächlich der Kreisschatzmeister in Bochum dort seine Kontoauszüge hochladen und dieser Kontoauszug könnte dann in Bayern eingebucht werden. Aber das ist ein bisschen weit in die Zukunft. Das werde ich noch nicht in 2014 umsetzen können. So. Okay, also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, also wir bekommen, wenn wir die zentrale Mitgliedsbeitragseinzugswesen dann machen, eine weitere Stelle hinzu, neben den Kreisschatzmeistern, wo Zahlungen eingehen, neben den Landesschatzmeistereien, wo Zahlungen eingehen, neben den Parteiveranstaltungen. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, dass eine zusätzliche Stelle die Fehlerquellen reduziert. Also ich glaube fast, dass ich habe da zumindest Bedenken, weil ich arbeite jetzt in der NRW-Verwaltung seit über 3 Jahren etwa mit, dass halt eine zusätzliche Fehlerquelle entsteht, die dann vielleicht noch eine weitere Kommunikationsschnittstelle irgendwie aufmachen muss. Ich bin nach wie vor nicht so ganz überzeugt von dem System. Ich sehe, dass in einer idealen Welt es toll laufen würde, aber ich glaube einfach, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das wirklich reibungsfrei hinbekommen. Wir werden das nie reibungsfrei hinbekommen, weil immer, wenn du etwas umorganisierst, wird es am Anfang zu kleinen oder größeren Problemen kommen. Aber trotzdem müssen wir uns überlegen, wann wir den Weg gehen wollen. Oder ob. Richtig, das ist die Frage. Ob. Ich glaube, ob ist keine Frage. Also ich biete das ja nicht an, weil ich mich so fürchterlich langweile oder ähnliches, sondern es ist ja so, dass einige Landesschatzmeister, die ihren Laden eigentlich sehr gut im Griff haben, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, 2014 kommt SEPA, da müssen wir einiges umstellen. Wir können es jetzt jeder für uns alleine machen. Wir würden das aber eigentlich besser halten, wenn wir uns zusammentun, damit sich nur einmal diese neuen Wege ausgedacht werden müssen. Und diese Anregung, der konnte ich mich nicht verwehren, weshalb ich jetzt eben dabei bin, diese Strukturen einzuführen. Wie gesagt, es kommt nicht von mir, sondern es kommt von anderen Landesschatzmeistern. Also wir sind ja nicht die einzige Partei, die existiert. Hat einer hier in der Runde vielleicht Einblick, wie das in anderen Parteien läuft, wo da die Mitgliedsbeiträge hingezahlt werden, wie das da mit der Verteilung läuft? Ich habe mal von einem Bekannten gehört, dass es bei der SPD, glaube ich, so ist, dass alle Lastschriften zentral gemacht werden über ein Konto, aber wenn einer bar zahlt oder an die Gliederung direkt, geht das auch als Überweisung. Wobei damit ja noch nicht die Frage beantwortet ist, ob die Gliederung dann auch selbst buchen oder ob sie zum Beispiel sowas machen, wie es Swanhild das vorhin angedeutet hatte, dass die quasi ihre Kontoauszüge zum Buchen sonst wohin geben oder dass sonst irgendwie zentral dann intern gebucht wird. Keine Ahnung. Also von der buchhalterischen Seite kann ich mal vermuten, wie das laufen wird, ähnlich wie das in großen Unternehmen gehandhabt wird. Und da wird so viel wie möglich eben zentral zusammengeführt, weil es tatsächlich so ist, wie Swanhild das gerade schon gesagt hat. Es vereinfacht die Buchhaltung enorm und beschleunigt das Ganze extrem. Also wir sind ja dabei, das einzuführen. Es gibt diverse Landesverbände, die sich dafür ausgesprochen haben. Und wir können prima auch erstmal mit diesen Landesverbänden nur anfangen. Und NRW kommt dann, wenn es bei uns gut läuft, kommt NRW dann halt nächstes Jahr dazu. Und wenn wir beschissen arbeiten, dann könnt ihr sagen, ein Glück, dass wir uns daran nicht beteiligt haben. Ja, also ich denke, dass wir in NRW noch viele Hausaufgaben machen müssen, um das Ganze hier gerade zu ziehen. Das Finanzteam hat sich ja auch gerade erst konstituiert. Das Verwaltungsteam läuft auch noch nicht ganz rund. Ich glaube, wir werden einfach mit einer zusätzlichen Baustelle jetzt doch überlastet. Insofern denke ich, dass wir nicht am Anfang dabei sein sollten und dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal mit einer Evaluation des Ganzen dann nochmal drüber nachdenken können. Also das ist meine Meinung. Aber Alexander, glaubst du denn, dass wir im Januar den Einzug hinkriegen für NRW? Ja. Das ist ja die letzte Chance, einen normalen Einzug zu machen. Das ist ja dieses Jahr eher so, was war das, März? Dieses Jahr war es April, Anfang April. Gut, das lag an der mangelhaften Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Schatzmeisterei, die es da gab. Da hat sich einer auf den anderen verlassen und das ist schiefgegangen. Das war einfach ein großes Versäumnis. Ich denke, dieser Fehler wurde erkannt und ist inzwischen so weit, dass er nicht mehr vorkommen wird. Insofern, ich glaube auch nicht, dass es gut ist, im Januar einzuziehen, weil im Januar halt alle einziehen, Versicherungen und was nicht hier noch alles. Ich bin Freund vom Februar-Einzug. Ansonsten würde ich auch noch eine Idee in den Raum werfen, die vielleicht der Parteienfinanzierung zugutekommen würde. Kannst du den Satz kurz hinführen? Danke. Okay. Wenn man schon im Vorjahr abbucht, weil das könnte man dann als Einnahme schon verbuchen und das würde dann quasi doppelt angerechnet werden für dieses Jahr, sodass man halt quasi immer im Vorjahr abzieht. Also das wäre eine Idee. Du kannst doch nicht die Forderungen vor Fälligkeit abbuchen. Doch. Also du musst im Januar einziehen, weil du ab Februar musst du SEPA-fähige Mandate haben, die du einziehen kannst. Und deshalb ist der 31. Januar, falls das denn ein Bankentag ist, der letzte Tag, wo du die jetzigen Einzugsermächtigungen durchführen kannst. Am 1. Februar wird es nicht mehr gehen. Und die Mitgliedsbeiträge, die verbuchen wir in dem Jahr, wo sie fällig sind. Das heißt, selbst wenn wir im Dezember einziehen würden, würden wir sie aber erst im Folgejahr verbuchen. Das hat mit einem gleichmäßigen Haushaltsplan und Haushaltsjahr und gleichmäßigen Einnahmen zu tun, dass wir sie in das Jahr schieben, in dem die Forderung entsteht. Ich würde die Frage, die an Alex, ich weiß gar nicht, warum man sie ihm stellt, gerne an Steffi weitergeben, denn Alex ist ja dafür nicht mehr zuständig, ob sie glaubt, dass sie das im Januar hinbekommt. Danke, Niki. Ich wollte ja eben noch was zu sagen, wie das eben gesagt wurde zum Thema Kommunikationsproblem zwischen Schatzmeisterei und Verwaltung. Die hat ja zu dem Zeitpunkt mitnichten stattgefunden. Es ging eher darum, dass ich in der Schatzmeisterei überhaupt nichts tun konnte, um das Lastschriftverfahren zu starten, sondern dass halt von Verwaltungsleuten die DTAs geschrieben wurden. Das können wir heute ändern, weil ich einmal jetzt ein Finanzteam habe, was dergleichen Dinge auch tun kann, was mich schon mal einiges sicherer macht. Und der nächste Schritt ist, dass ich heute weiß, was im letzten Jahr schiefgelaufen ist und mich da eben auf andere Dinge verlassen kann und mich dementsprechend vorbereiten kann, um das Ganze fristgerecht machen zu können. Aber wenn es im Januar nicht klappt, haben wir dann ein Riesenproblem, falls wir... Sehe ich auch nicht ganz so, nein, weil wir haben ja unterschriebene Lastschriftformulare vorliegen. Wir haben weder Online-Anträge noch was anderes. Insofern sehe ich das mit den SEPA-fähigen Mandaten bei uns relativ entspannt. Aber wir müssten dann alles das doppelt machen, was der Bund jetzt schon macht. Also wir müssten eine Gläubiger-IT beantragen, die Lastschriften umwidmen und dann die Kontodaten umrechnen und das dann im neuen Format abbuchen. Also das mit der Gläubiger-IT eine halbe Sekunde. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also das geht relativ fix mit den entsprechenden Programmen. Die gibt es auch im Internet überall. Also das ist relativ easy. Die Gläubiger-IT, ja, die muss man dann beantragen. Da gebe ich dir recht. Das ist, ich habe inzwischen ein bisschen mehr drüber gelernt. In der Gläubiger-ID Ich muss mal ganz kurz mich ausschalten. In 2 Minuten bin ich wieder da, sorry. Ja, dann Swanhild, mach mal bitte nochmal. Ja, es ist so, dass ihr sowieso die Gläubiger-ID vom Bund nehmen müsst. In der Gläubiger-ID sind 3 X drin und diese 3 X können wir manuell bestimmen, wer das ist. Denn in Sage lässt sich nur eine einzige Gläubiger-ID eingeben. Das ist dann die vom Bund. Aber die heißt Piratenpartei Deutschland. Und von daher kann die auch von NRW benutzt werden. Dann werden eben die 3X meinetwegen 010 seid ihr, glaube ich. Dann kommt da eben der euer Buchungskreis 010 rein. Und dann ist das NRW. Vielleicht kann ich die Zeit noch füllen, bis Steffi wieder da ist. Ich hätte nämlich zu der vorhergehenden Thema nochmal eine Frage, weil ich auch von Sven den Chatbeitrag lese, von wegen klar, Unternehmen, zentrales Konto und ist das, was Sinn macht, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass das sehr viel Sinn macht für ein Unternehmen. Ich weiß allerdings auch, dass Parteien aus gutem Grund nach dem Weltkrieg derart finanziert wurden über das Rechtssystem, dass alles dezentral läuft, aus den schlechten Erfahrungen, dass so eine zentrale Macht entsteht, die Geld hat. Wie ist das jetzt? Ist das rechtlich soweit geprüft, dass es da nicht irgendwelche Kollisionen gibt mit eben irgendwelchen Gesetzen? Also das Konto lautet natürlich auf Piratenpartei Deutschland. Insofern bin ich als Bundesschatzmeister dafür verantwortlich. Ansonsten ist es aber so, dass ich für diesen zentralen Einzug ja ein Team habe und ich selber habe nicht vor, bei diesem Konto selber mitzumischen oder dort Bestimmungen einzusetzen oder ähnliches, sondern dieses Team wird das Konto bearbeiten und das soll lediglich ein Durchgangskonto sein, wo zügig das Geld weiterverteilt wird, was da reinkommt. Wir behalten es ja nicht im Bund und das Geld kommt auch nicht aufs eigentliche Bundeskonto, was das GLS-Konto ist, sondern es ist nur ein durchlaufender Posten, der von einem Team bearbeitet wird. Also mir geht es da nicht um irgendwelche Ängste, so wie es jetzt Sven wieder chattet oder so, sondern wirklich nur, ich habe da vor Jahren mal einen sehr interessanten Beitrag gehört, der auch eben dargestellt hat, dass eigentlich diese Regelung, die es dazu gibt, dass das Geld möglichst dezentral ist, was man in der Parteienfinanzierung auch sieht, sobald Landtagswahlen waren und so weiter, dass das eigentlich heutzutage durch die Parteien auf Bundesebene hintergangen wird, durch die Stiftungen und so. Und deswegen hatte ich da im Hinterkopf, dass es da eventuell auch rechtliche Probleme geben könnte. Nö, denn also es ist ja zum einen so, dass wir keine Schulden haben. Dadurch, dass wir keine Schulden haben, müsst ihr nicht davon ausgehen, dass das Geld bei uns eingezogen wird. Und von daher kann das direkt immer an die Gliederung ausgezahlt werden. Ja, die Frage ist ja nicht, ob das irgendwo zentral liegt und irgendwer macht hat oder so, sondern ich glaube, die Frage war tatsächlich, ob es da gegebenenfalls irgendeine rechtliche Art Bedenken gibt. Ich kenne nichts und ich habe das Parteiengesetz oft genug rauf und runter gelesen und da ist mir nie eine derartige Vorschrift über den Weg gelaufen. Wir regeln das in unserer Satzung und jeder Landesverband kann aber oder der Landesvorstand kann aber diese Dienstleistung auf eine andere Gliederung auslagern, indem es sagt, unser Beitragskonto ist das zentrale Konto oder indem es sagt, unser Beitragskonto ist halt unsere, ich weiß jetzt nicht, was ihr habt, eure NRW-Hausbank. Bernd, beantwortet das deine Frage? Ja, ein bisschen, noch nicht wirklich vollständig, weil ich meine, klar, ich mache absichtlich keine Verwaltung, weil ich keinen Bock habe, die Paragraphen in der Art zu lesen. Aber da kommt es auch meistens dann auf Interpretationen, Kommentare an und so weiter. Und ja, also ich wollte das bloß einwerfen, vielleicht da mal intensiver nachzugucken, ob es da nicht irgendwelche Probleme hinterher gibt. Aber so halte ich mich da lieben gern raus. Also es gibt in der Tat halt schon durch Artikel 20 Grundgesetz halt, der halt die Gliederung in föderale Bundesstaaten vorsieht und was auch ins Parteiengesetz hineinreicht mit der staatlichen Teilfinanzierung, schon den Leitgedanken, dass solche finanziellen Sachen und andere Sachen über die Bundesländer und ihre Gliederung geregelt sein sollen. Aber einen festen Widerspruch oder eine Vorschrift kenne ich da jetzt auch nicht. Und wenn der Alex keine Vorschrift dazu kennt, dann will das schon was heißen. Ich will ja nicht für euch das Geld ausgeben und verwalten und budgetieren und für euch entscheiden. Das bleibt ja weiterhin wie bisher völlig bei euch. Und da rede ich ja als Bundesvorstand überhaupt nicht rein. Es geht nur, wie der Geldfluss ist. Aber deshalb gehört mir das Geld nicht, sondern ich habe es umgehend an euch weiterzuleiten. Und wahrscheinlich ist es das, was du meintest. Natürlich soll ich nicht für alle Gliederungen das gesamte Geld haben und zuteilen, wer was kriegt. Und das passiert mit diesem zentralen Konto ja auch gar nicht, weil durch den Verteilungsschlüssel im Mitgliedsbetrag ist ja geregelt, wem davon wie viel gehört. Und da kriegt Bundesebene nicht plötzlich mehr Geld von. Sind im Rahmen des Finanzteams auf Bundesebene oder des Beirats, wie heißt der gleich nochmal, ich habe es vergessen, der Länderfinanzrat oder so, Ideen gekommen, dieses Konstrukt noch weiter zu gestalten und mehr Dinge darüber abwickeln zu können? Aktuell noch nicht. Das denke ich mal. Ich denke mal, wir sollten auch mit einem Schritt anfangen und erstmal gucken, wie sich der entwickelt. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man mehr machen möchte. Aber für den Anfang ist wirklich nur der Mitgliedsbeitrag damit angedacht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es jetzt kein Problem, wenn NRW im halben Jahr sagen würde, okay, wir steigen später ein. Wie wäre es denn jetzt im umgekehrten Fall? NRW wird sagen, ja komm, ist okay, ist eine gute Idee, wir steigen damit ein und nach einem halben Jahr stellt man fest, aus irgendwelchen Gründen, nee, das klappt nicht. Wäre es genauso problemlos möglich, sich da wieder auszuklinken? Es ist ja letzten Endes so, die Mitglieder entscheiden, wo sie ihren, viele überweisen ja. Und wer überweist, dieses Mitglied entscheidet selbstständig, wohin es überweist. Und es kann die Empfehlung des Landesvorstands annehmen oder es kann es bleiben lassen, so wie wir heute auch laufend immer wieder irgendwelche Mitgliedsbeiträge von irgendwelchen Mitgliedern aus irgendwelchen Ländern bekommen. Und natürlich könnt ihr auch sagen, erstmal, wir sollen eure Anzugsermächtigung mitverwalten. Und wenn ihr sie das nicht mehr wollt, dann sagt ihr, ihr wollt es nicht mehr, dann kriegt ihr das zurück. Da habe ich noch eine Frage im Zuge dessen. Bisher in NRW ist halt so gehandhabt, der Erstbeitrag muss von alleine überwiesen werden. Ist geplant und angedacht, auch den Erstbeitrag über Lastschrift einzuziehen, auch unterjährig? Ist wahrscheinlich mit der neuen Regelung schwierig, die wir haben bezüglich des Mitglieds mit der Aufnahme, oder? Naja, man könnte auch interpretieren, dass eine gegebene Einzugsermächtigung gleichwertig ist wie eine getätigte Zahlung. Ja. Also wenn das Mitglied direkt die Einzugsermächtigung ausfüllt, steht dem nichts entgegen, da das einzuziehen. Also in dem Moment, wo wir zentral das durchführen, werden wir im ganzen Bundesgebiet sicherlich laufend irgendwo irgendwelche Neumitglieder haben und das, also von daher wäre es technisch kein großes Problem, monatlichen Lastschriftlauf durchzuführen. Und ob wir das nun wollen oder nicht wollen oder gut finden oder nicht gut finden, das kann man jeweils auch individuell absprechen. Ich habe dann noch eine Frage. Also monatliche Lastschriften fände ich persönlich ganz klasse, weil wir auch im Laufe des Jahres immer mal wieder Einzugsermächtigungen reinkriegen mit der Bitte, doch jetzt den offenen Mitgliedsbeitrag einzuziehen. Dann rein organisatorisch würde der Bund dann auch die Einzugsermächtigungen verwalten, also aufnehmen, einpflegen, wie auch immer, oder würde das so weiterlaufen wie jetzt bisher? Für diese Einzugsermächtigung ist das Dokumentenmanagementsystem geplant. Das soll uns am 1. November zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten ist es so, dass bei jedem Mitglied ja hinterlegt ist, ob es eine Einzugsermächtigung gegeben hat oder nicht gegeben hat. Und in dem Moment, wo der Einzugslauf durchgeführt werden soll, muss bei diesem Mitglied gesagt werden, jetzt soll der Beitrag eingezogen werden. Dazu muss man den in Sage auf eine Sollstellung machen. Und das ist relativ egal, ob wir das im Zentralteam machen oder ob wir das im LV machen. Denn es wird mit der nächsten Version, die wir nach der Bundestagswahl bekommen werden, wird es möglich sein, dass beispielsweise der LV NRW eine Einzugsliste vorbereiten kann. Und wenn der LV NRW diese Zahlungsliste betiteln würde mit Zentralkonto NRW, würden wir im Zentralteam sehen, ach, NRW will Beiträge haben und würden dies mit einziehen können. Das geht in der jetzigen Version von Stage noch nicht, aber wir haben das in der neuen Version bereits gesehen, die wir im Oktober bekommen werden. Okay, danke. Schweigen im Walde. Alex, sag bitte nicht nochmal, du hast nur noch eine Frage, bitte. Warum nicht? Ich bin Columbo der Schatzmeister-Sprechstunde. Ja, du bist gerade nur ein Trätierer der Protokollanten. Willkommen in meinem Leben. Danke, ich verzichte. Ja, gibt es noch andere Fragen zum Beitragskonto in direkter oder indirekter Form? Ich hätte noch eine Frage. Stell sie, bitte. Wenn NRW jetzt nicht daran teilnehmen möchte, hat es denn schon Vorbereitungen getroffen für den SEPA-Einzug? Vorbereitung insofern, dass wir dann noch eine Gläubiger-ID beantragen müssten. Nein, die haben wir bis dato noch nicht beantragt, aber das ist etwas, was relativ schnell geht. Nein, dass du weg warst. Brauchst du nicht beantragen, denn wir können sowieso nur eine einzige Gläubiger-ID in Sage hinterlegen. Diese hat aber 3 X'e. Und diese 3 X'e dürfen wir frei vergeben. Das heißt, wenn du aus den 3 X'en eine 010 machst für NRW, dann ist es deine gläubige ID. Großartig. Aber es geht auch nicht. Und auch beim Rest funktioniert eigentlich alles ziemlich automatisch in Sage. Von daher ist das vermutlich doch nicht so ein großes Problem, wie wir Anfang des Jahres noch dachten, weil einige Vorschriften sich inzwischen auch gelockert haben und zum anderen auch die Sage eben da auch nachgearbeitet hat und das unterstützt. Von daher, es wird nicht so fürchterlich schwierig sein, sondern es ist alles machbar. Ja, und das Einzige, was wir in NRW noch hätten, um das schnellstmöglich abwickeln zu können, um es halt auch über Sage dann schnell abwickeln zu können, wäre einfach die vorhandenen Lastschriften, die Daten, die wir aktuell haben, in Sage reinzubekommen. Und ich denke, ich weiß nicht, ich schaue gerade nicht drauf, ob der Sven noch da ist, aber da gibt es mit Sicherheit auch eine schnelle Lösung zu, oder? Wir haben noch so einen Jörg in der NRW. Und ich habe jetzt gar nichts mehr verstanden, weil zwei gleichzeitig gesprochen haben. Ich glaube, der Sven hat nichts mitbekommen und der Lukas hat was gesagt? Wir haben noch so einen Jörg in NRW. Ach, du meinst wegen der Daten von die Lastschrifteinzüge ins Sage reinzubekommen, oder was meinst du? Ja, genau. Und was war die Frage an mich? Ja, eigentlich war die Frage, wie bekomme ich die Lastschriftdaten ins Sage rein, schnellstmöglich. Also die Kontoverbindung meinst du dann? Genau. Ja, die Kontoverbindungen der Mitglieder werden ja nur in Offline gepflegt. Die kommen ja nicht über das CRM, weil wir da ja mehrere Bankverbindungen angeben konnten. Und das hat ja letztlich auch nur was in der Offline zu suchen. Das muss Hendrik dann nochmal klären. Also da denke ich mir, da wird werden Lukas und Svanhild dann mit Hendrik das nochmal genauer absprechen müssen. Ich hätte dann auch nochmal eine Frage. Und zwar wird ja angegeben, dass die Weiterleitung der Beiträge davon abhängt, ob die Buchhaltung auf dem Laufenden ist. Und wenn wir uns dafür entscheiden, das zu tun, wäre ja die Frage, ist denn unsere Buchhaltung dann so weit auf dem Laufenden, dass wir unsere Zahlung auch bekommen? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wird in NRW in erster Linie Kreisverbände treffen, die einfach unterjährig keine Chance haben derzeit, ihre Buchhaltung auf dem Laufenden zu halten. Das kriegen wir auf die Reihe, denn da habe ich mit Geldgeber schon gesprochen. Der B-Sager wird dann noch angepasst werden und dann werden Kreisschatzmeister im B-Sager ihre Sachen eingeben können. Und das ist dann relativ leicht zu importieren, sodass auch Kreisschatzmeister die Möglichkeit bekommen werden, so sie dann interessiert und willig sind, ihre Buchhaltung auf dem Laufenden zu haben. Da hatte ich mit dem Geldpiraten auch schon drüber gesprochen, dass ich das auch gerne unseren Kreisen zur Verfügung stellen wollte. Allerdings meine Frage jetzt, gehen die Gelder dann direkt vom Bund an die Kreise auch oder muss das Land dann weiterhin an die Kreise verteilen? Wir haben das hin und her überlegt und her und hin. Und im Moment ist unser Überlegungsstand, dass es einfacher ist, wenn wir das direkt an die Kreise überweisen, deren Anteil, weil das sonst alles nochmal wieder doppelter und dreifacher Buchungsaufwand ist. Ja, korrekt. Okay, das heißt, die gesamten Sachverhalte, wie sie in den Landessatzungen sind, werden dann auch in Sage abgebildet. Also in NRW gibt es halt satzungsmäßig, das ist momentan noch nicht angewendet, auch Regionalverbände, die sich dann aus mehreren Kreisen bestehen und dann die Beiträge teilen. Und es gibt Ortsverbände, das würde dann halt auch dahin überwiesen werden. Das Wichtige ist, dass bei dem Mitglied die kleinste Gliederung hinterlegt ist und dann sollte auch von euch der richtige Schlüssel nach Satzung eingepflegt sein. Und wenn der richtige Schlüssel nach Satzung eingepflegt ist und das Mitglied dem richtigen Bezirk zugeordnet ist, dann passiert die Aufteilung automatisch und dann würde auch der Ortsverband die direkt seine Anteile bekommen und in dem Moment, wo seine Buchhaltung akkurat ist, bekommt er dann umgehend das Geld direkt überwiesen. Okay, also für jedes Mitglied ist genau hinterlegt, welcher Gliederung und zu welchem Schlüssel das dann verteilt wird. Ja, das ist, also wenn ihr das in Sage habt, aber das solltet ihr in Sage haben, sonst würde ganz viel nicht funktionieren. Das haben wir auf jeden Fall im Sage hinterlegt, ja. Ich würde die Frage an der Seite gerne nochmal aufgreifen, die schon teilweise beantwortet ist, was mit den VKVs passiert. Da passiert ja in der Regel gar nichts durch den zentralen Beitragseinzug, weil die Gelder ja nach wie vor an den Landesverband gehen und auch bei uns dann eben die Buchhaltung entsprechend funktioniert. Okay, da möchte ich jetzt nochmal nachhaken. Also die VKV, also die virtuellen Konten, sind nicht in Sage abgebildet? Doch. Also die fangen ab den 500er Nummern an. Von daher ist es auch zu erkennen, was VKV und richtiger KV ist. Und dann würde der VKV-Anteil mit an den Landesverband überwiesen werden. Genau. Okay. Dann habe ich noch eine Frage, da bin ich jetzt nicht so ganz firm mit der Satzung, unterjährige Gründung eines Ortsverbandes, fallen ja dann auch, die Frage ist, fallen dann ab dem Gründungstermin die Mitgliedsbeitragsanteile an diesen Ortsverband oder erst ab dem Folgejahr? Einer meiner Vorgänger hat mal geregelt, dass Neugliederungen ab dem Folgemonat den anteiligen Anspruch haben. Es liegt aber das kann jeder Vorstand neu regeln, wie das bei ihm ist, wie er das regeln will. Ihr könnt es durch einfachen Beschluss, könnt ihr das anders regeln. Und da müsst ihr für euch feststellen, wie ihr das regeln und machen wollt. Und dann kann das entsprechend auch verbucht werden. Das heißt, im schlimmsten Fall oder im vollständigsten Fall müsste man auch virtuelle Ortsverbände machen, um da halt schon gewappnet zu sein, um dann halt nur das V quasi von dem VOV zu entfernen. Oder ihr macht das andersrum, ihr sagt, Ortsverbände können sich erst gründen, wenn da 100 Mitglieder sind, die ihren Beitrag gezahlt haben. Dann kriegt ihr nicht so schnell Ortsverbände. Ich glaube nicht, dass das zulässig ist, aber keine Ahnung, müsste ich nochmal prüfen. Das kann man aber sonst, wenn da irgendwas noch nicht geregelt ist, man kann das hinterher auch durch einen Zuschuss der übergeordneten Gliederung regeln, dass man sagt, bei euch soll das anders sein, wir geben euch jetzt einen Zuschuss und damit sind eure anteiligen Mitgliedsbeiträge abgefackelt. Aber den Zuschuss müsste natürlich der Kreisverband eigentlich entsprechend treffen, wenn es einen gibt. Die übergeordnete Gliederung müsste das treffen, weil die ja bisher die Anteile vom Ortsverband mit eingesammelt hat. Genau, also in NRW hatten wir halt den Fall, dass es einen Ortsverband gab ohne Kreisverband und da wäre dann halt auch der Landesverband für zuständig gewesen als übergeordnete Gliederung dieses Ortsverbands. Ja, aber das kann man dann im Einzelfall am besten mit irgendeinem Zuschuss regeln und dann kriegt man das relativ einfach abgewickelt. Haben wir noch weitere Fragen? Korax, willst du was fragen oder hast du dich noch nicht stumm gestellt? Wir haben ja hier auch einige Landesvorstandsmitglieder. Wie sehen die das? Würden die Entscheidung dem Landesparteitag überlassen, ob man sich daran beteiligen möchte oder sieht der Landesvorstand es so, dass er selber dafür die Verantwortung tragen möchte? Ich suche gerade die einigen Landesvorstandsmitglieder. Ja, der Ali ist hier, du bist da. Ach, der Ali ist habe ich noch gesehen hier. Ja, aber da ich die Diskussion hier nicht komplett mitgehört habe, will ich mich dazu erstmal lieber nicht äußern. Also ich möchte hier jetzt nicht mit Unwissen glänzen. Was mich viel mehr interessieren würde, und darum haben wir das ja heute hier gemacht, wie ist denn die Stimmung so im Raum? Soll der Landesverband eher dafür sein? Wünschen die Mitglieder das oder eher nicht? Also ich spreche mich dagegen aus. Ich glaube, wir haben noch zu viele Hausaufgaben zu tun, um das sauber zu machen. Ich glaube, das würde im Moment eher für noch eine weitere Stelle, wo Fehler passieren können, für uns bedeuten. Insofern würde ich mich erstmal dagegen aussprechen. Kannst du die Frage konkret stellen, dass man auch Ja oder Nein sagen kann? Okay, bist du für den zentralen Mitgliedsbeitragseinzug? Ja, ich bin dafür. Ja, ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, aber als Verwaltungsmitglied bin ich da auch durchaus für. Das hört sich sinnvoll an, ja. Ja, also ich möchte auch nochmal auf die Bedenken vom Alex hinweisen, dass er gesagt hat, wir hätten zu viele offene Baustellen. Die Problematik sehe ich da hingehend nicht, weil wenn das jetzt an den Bund übergeben wird und da die Lastschriften eingepflegt wird, entsprechend die Lastschriften gezogen werden vom Bund, haben wir keine zusätzlichen oder das hat mit unseren alten Baustellen nichts zu tun. Wir müssen klar das, was bisher noch nicht gerade gezogen wurde, gerade ziehen, aber das haben wir eh und wir bekommen nicht mehr Arbeit dadurch, dass das an den Bund jetzt übergeben wird. Also ich kann ja vielleicht auch noch mal was sagen, weil ich auch in diesem Beitragskonto-Team mit bin, wenn auch momentan mehr so als passiver Zuschauer als wirklich aktiver Mensch, weil ich halt im Buchungsthema nicht so wahnsinnig tief drin stecke. Da sind ein paar sehr engagierte Menschen bei, unter anderem, ich glaube, 50% NRWler, für wen auch immer das ausschlaggebend ist, die auch schon sehr viele Probleme, Lücken, soweit ich das sehen kann, identifiziert haben und sich da sehr viele Gedanken schon drüber gemacht haben, wie das halt umgesetzt wird. Ich habe da in die tatsächlich relativ viel Vertrauen, dass das eine Baustelle wird abgeben und die dann auch tatsächlich eine Baustelle weniger ist, anstatt dass sie mehr Arbeit macht. So ist meine Empfindung zumindest momentan. Und ich meine, dieses Beitragskonto-Team wird ja auch vom Lukas geleitet, den nicht nur ein oder zwei NRW-Mitglieder am letzten LPT am liebsten als Schatzmeister auf die Bühne geprügelt hätten, damit er sich zur Verfügung stellt. Also auch ihn halte ich für absolut fähig, das umzusetzen. Und ich persönlich würde, also wenn ich so normales Mitglied wäre, ich würde sagen, derjenige, der die Arbeit davon hat oder nicht davon hat, der sollte entscheiden, womit er sich besser fühlt. Denn es geht letzten Endes, geht es tatsächlich um Arbeit. Und die Arbeit wird von jemandem gemacht. Und derjenige, der die Arbeit macht, der sollte hauptsächlich entscheiden, ob er sich vertraut, das abgeben zu können oder ob er es lieber selber machen möchte. Das wäre für mich die Grundlage. Ja gut, neben dieser pragmatischen Frage ist natürlich auch noch die politisch-philosophische Frage, die Bernd vorhin auch aufgeworfen hat, ob wir diesen Weg des Zentralisierens überhaupt gehen wollen. Ich würde vielleicht auch nochmal ein anderes Thema einwerfen in Sachen LPT. Ich finde das vielleicht gar nicht schlecht, wenn der LAFO das entscheidet, abgesehen davon, dass ich denke, dass es eine Verwaltungsfrage ist, die durchaus vom LAFO entschieden werden kann. Finde ich aber viel sinnvoller, gerade für die Zweifler auch. Wenn wir denn merken, dass Swanhild sich jetzt nach dem ersten Monat mit der ganzen Kohle nach Haiti davon macht, dann kann der LAFO den ganzen Beschluss einfach im nächsten Donnerstag wieder kippen und wir sagen so und tschüss. Sollte der LPT aber entscheiden, wir geben das an den Bund ab, dann sind wir bis zum nächsten BPT, LPT Ach, erstmal an diesem Beschluss gebunden, oder? Nee, Quatsch. Das ist ja eine Ausgestaltung des Antrags an den Landesparteitag. Also da kann man ja durchaus auch dem Landesvorstand die Berechtigung einräumen, das zu widerrufen bei begründeten Vorgängen. Also das ist nun nicht das Ding. Nee. Außerdem kann ich nur 100.000 Euro pro Woche überweisen. Mir geht leider nicht und das ist ein bisschen wenig für Heidi. Außerdem sehe ich das nicht als politische Frage, sondern als Verwaltungsfrage. Die Verwaltung muss damit leben können und es ist halt einfach Verwaltung. Es muss einfach funktionieren und nicht irgendwie, naja. Gibt es denn andere Meinungen, Anmerkungen dazu aus dem Zuhörerraum? Ich bin mal vorsichtig. Ich habe vorhin zu viele Wenn und Abers und weiß ich noch nicht gehört. Deswegen bin ich zum jetzigen Zeitpunkt etwas dagegen. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, das Thema wurde ja schon mal in der Landesvorstandssitzung vor einigen Wochen diskutiert. Und es fällt mir gerade erst ein, dass für den zentralen Einzug Gebühren anfallen sollten. Ist das aus dem Raum? Fürs Zentralkonto selber denke ich, dass ich das mit ehrenamtlichen Helfern erledigt bekomme. Und wenn ich keine bezahlten Kräfte dort einsetzen muss, dann werden auch keine Gebühren anfallen. Denn ich denke, die Arbeit dort wird nicht so viel sein, dass ich da auch weiterhin immer ehrenamtliche Kräfte finden werde. Eine Rückfrage hätte ich dann dazu auch. Du stellst sehr ab auf diese Buchung oder auf das, was du eben gesagt hast, dass das durchgeführt werden muss und das mit Ehrenämtlern passieren. Allerdings habe ich so den Eindruck, dass es da durchaus doch in Rede ist, da bezahlte Posten zu schaffen. Wenn du einmal nochmal erläutern könntest, Swanhild, wofür dann da genau noch irgendwie Leute dann gebraucht werden. Die eine Geschichte ist rein das Zentralkonto, der Mitgliedsbeitrag. Das ist eine relativ einfache Massentätigkeit, wo man Synergieeffekte nutzen kann. Das andere Thema ist die Buchhaltung als solches, die jede Gliederung verpflichtet ist zu machen und die wir auch rechtzeitig brauchen, damit wir den Rechenschaftsbericht pünktlich einreichen können. Und in diesem Jahr wird es hier und da auch wieder ein bisschen knapp mit dem Rechenschaftsbericht. Und deshalb ist es mir schlicht und einfach wichtig, dass die Buchhaltung die Aufgabe der Gliederung ist, dass auch die einigermaßen zeitnah ist. Und wenn es aber Kreisschatzmeister gibt, die sich nicht um die Buchhaltung kümmern möchten, aber trotzdem ihr Geld ausgeben möchten, dann biete ich denen eine zusätzliche Dienstleistung an, dass ich die Buchhaltung für diese Kreisschatzmeister übernehme. Und diese Dienstleistung, die wird dann aber vermutlich nicht kostenfrei abzuwickeln sein auf ehrenamtlicher Basis. Okay, dann hätte ich dazu noch eine Rückfrage. Also es gibt ja, wenn das sämtlichen Untergliederungen angeboten werden soll, dann ist das ja schon ein für mich jetzt in diesem Augenblick nicht erfassbares Ausmaß an Arbeit. Was denkst du so, wie viele Leute dann da nötig werden? Weil, also hilf mir einer oder sage es einer, wie viele Untergliederungen wir in der Piratenpartei haben. Es werden einige sein, oder? Wir haben gut 200 Gliederungen. Und es ist aber so, dass Kreisschatzmeister mit wenig Mitgliedern, da fallen vielleicht 20 Buchungen im Jahr an. Das ist also nicht so fürchterlich viel. Ich habe mich mit den anderen Landesschatzmeistern auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Wir sind gemeinsam der Meinung, mit 4 Vollzeitkräften könnten wir insgesamt die gesamte Buchhaltung für alle Gliederungen erledigen. Gut, dann ich frage einfach weiter. dann sind das für mich hochgerechnet 120.000 Euro im Jahr für 4 Vollzeitkräfte, während das im Moment alles Ehrenamt gemacht wird. Und der Rest der Arbeit leider auf den Schatzmeistern des Landes liegen bleibt meistens. Ich mache den Vorschlag, wenn ihr das mit anderen Ländern machen wollt, bitte gerne. Ich bin für NRW dagegen. Das ist ja auch ein zusätzliches Angebot, was ja gerade KVs anspricht, wo ja jeder KV für sich entscheiden kann, ob er das möchte, weil er sagt, er ist dazu nicht willens, nicht in der Lage. Also Swanet sagte ja vorhin auch schon mal, dass es bisher keine einzige Anfrage gibt, das zu machen, sondern das ist ein Angebot, was im Raum steht, was bisher aber nicht nachgefragt wird. Es ist vielleicht auch mal zu überdenken, dass es einfach, wenn man sich die Situation aktuell in diesem Jahr anguckt, dieses Thema kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja, wir sind jetzt im August. Der Rechenschafts- oder die Buchungen sollten von den Gliederungen, von den KVs am 31.3. fertig sein, von den Landesverbänden am 31.5. Wir sind jetzt im August, 4 Landesverbände sind fertig. Ein Kratzscheißmeister verweigert seine Unterschrift und dann werden wir wieder erst irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr unseren Rechenschaftsbericht abgeben können, ja. Das wird, also ist ja ein Hintergrund, warum man zu dem Gedanken kommt, dass es vielleicht Personen gibt, die das nicht wollen oder nicht können. Sie müssen ja nicht, aber sie können die Dienstleistung in Anspruch nehmen, damit wir halt vielleicht unseren Rechenschaftsbericht eher abgeben können. Also in diesem Jahr ist es so, dass 4 Landesschatzmeister sind fertig. 3 Landesschatzmeister davon haben aktuell schon den nächsten Landesverband am Wickel, weil diese Landesverbände aus verschiedenen Gründen ihren Rechenschaftsbericht nicht selber erstellen können. Das ist mal eine Krankheit, das ist mal ein Wechsel im Vorstand, sind verschiedene Gründe. Und aktuell passiert es auch schon, dass diese Landesschatzmeister für andere Gliederungen arbeiten. Das können wir mal machen. Aber es ist absehbar, dass es auch im nächsten Jahr wieder Gliederungen geben wird, die es selber nicht schaffen. Und ich möchte das nicht immer auf die fleißigen Schatzmeister ehrenamtlich abwälzen, sondern ich möchte es dann auch gerne als bezahlte Dienstleistung sehen. Wer es selber macht, alles prima, alles gut und nichts passiert. Aber wer es nicht selber hinkriegt, der muss dann dafür bezahlen. Was spricht denn gegen ehrenamtliche Tätigkeiten? Also ich meine, seit der Gründung dieser Partei ist alles ehrenamtlich. Warum der plötzliche Sinneswandel, dass Ehrenamt schlecht ist? Weil wir jedes Jahr bangen und hoffen, ob wir den Rechenschaftsbericht überhaupt fertig kriegen. Ja, aber da bietet einem ja auch die Möglichkeit, dass man den auch nachreicht. Also man kann ihn meines Wissens nach um 3 Monate verlängern, die Einreichungsfrist. Das müssen wir sowieso in Anspruch nehmen. Davon rede ich gar nicht, von diesen 3 Monaten. Das ist schon lange durch, dass wir die Verlängerung haben. Das reicht aber nicht aus. Es ist ja auch nur eine Baustelle. Also okay, nehmen wir mal an, wir gehen jetzt diesen zentralen Weg, dass der zentrale Einzug passt. Davon ist der Rechenschaftsbericht ja auch noch nicht sauber. Dann hat man nur einen Punkt aus Paragraph 24.5 erledigt, eine der Ziffern, auch nur zur Hälfte wahrscheinlich, die Mitgliedsbeiträge, die anderen Teile von Paragraph 24.5 sind ja dann auch noch nicht abgedeckt davon. Also ganz befreien und die Sicherheit bringen, dass jetzt der Rechenschaftsbericht fristgerecht da ist, das ist natürlich schon ziemlich blauäugig, ja? Also meiner Meinung nach. Es gehen einem aber die Einnahmen, glaube ich, nicht verloren, weil die dann beim Bund eingebucht werden. Und wenn dann LV aufgelöst werden muss, weil man mit seinem Bericht nicht fertig wird, hat der Bund trotzdem noch die Einnahmen dafür. Naja gut, also ein Landesverband wird nicht aufgelöst, Lennart. Da kannst du dir mal sicher sein, dass das nicht passieren wird. Und ich möchte noch was zu den Fragen und Anmerkungen dazu sagen, dass der Rechenschaftsbericht für NRW noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob das jedem der Anwesenden noch bewusst ist, was ich bis dato aufgearbeitet habe und noch immer aufarbeite und dass ich in Vollzeit nur für die Schatzmeisterei arbeiten kann, dass es auch noch andere Dinge gibt, die ich tun muss. Dir macht da garantiert keiner einen Vorwurf. Keiner würde ich an der Stelle jetzt nicht sagen, Bali. Deine Anmerkung in allen Ehren, aber der eine oder andere moppert da schon rum, worum es immer noch nicht fertig ist. Naja, das ist vielleicht jetzt auch ein Problem der Intransparenz, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Ich würde einfach gern auch nochmal dafür plädieren, dass hier sollten ja Fragen gestellt werden, die finde ich auch gut und wichtig, dass wir das hier so diskutieren. Also das finde ich erstmal schon mal eine gute Sache, dass wir das machen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch mal sagen, viele von denen, die mitdiskutieren, sagen, das finde ich alles blöd, weil hier ist ja noch nicht alles geklärt, arbeiten halt in der Verwaltung auch nicht mit, ne? Also es müssen viele Fragen noch geklärt werden, aber das ist ja auch im Prozess. Ja, das heißt, man kann sich einbringen und sagen, hier und hier muss was für uns geklärt werden und hier gibt es eine Besonderheit in unserem Landesverband. Dafür muss man sich aber erstmal grob entscheiden, dass man diesen Weg irgendwie mitgehen will und dann eben auch mitgestalten will. Natürlich ist es noch nicht alles perfekt und das wird auch im 1. Januar nicht perfekt sein, aber ich finde, wir sollten mal irgendwie gucken, dass wir vielleicht ein Ziel verfolgen. Ja, wenn wir jetzt so grundsätzlich sagen, wir wollen das gar nicht, dann habe ich so meine Sorge, wann und ob das wieder aufgegriffen wird und wir dann Vorbereitungen dafür treffen, dass das dann irgendwann passiert. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gar nicht möchte. Zum jetzigen Ich habe auch Zeitpunkt. Nicht nur von dir gesprochen, Bali. Ja, ich sag jetzt nur, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und was mir fehlt, ist, ich bin kein Schatzmeister, ich bin auch nicht im Vorstand, das ist auch vollkommen wurscht. Wenn ich einen in meinem Kreisverband habe, von dem ich weiß, der hat seinen Beitrag noch nicht bezahlt und darf gar nicht mit abstimmen, dann ist es doch ein kurzer Weg, mit ihm persönlich zu sprechen oder Leute anzuregen, ey komm, spendet ihm doch den Beitrag oder sonst wie. Das würde mir fehlen, wenn das alles zentralisiert abläuft. Das kannst du weiterhin machen. Es ist ein leichtes, die Listen anzufordern, wer bezahlt hat, wer nicht bezahlt hat. Also das kannst du ganz einfach weiterhin machen. Es ist immer noch leichter, wenn man die Personen persönlich kennt. Okay, hingenommen. Ich glaub, die Akkreditierungslisten, die kommen ja genauso aus Sage. Da ist ja auch festgelegt, wer stimmberechtigt ist und wer nicht stimmberechtigt ist. Und in dem Moment, wo tatsächlich zeitnah verbucht wird, sind die bezahlten Mitgliedsbeiträge drinne und dann forderst du einfach sozusagen eine Akkreditierungsliste an und dann weißt du, wer bezahlt hat und wer nicht bezahlt hat. Ich glaube, es gibt immer noch ein Problem, wenn Leute bar auf Veranstaltungen bezahlen mit der Verbuchung. Das ist aktuell noch nicht so richtig vernünftig gelöst. Das ist dann zeitnah auch noch gut. Sie müssen den Beitrag unverzüglich an den Landesverband weitergeben, damit er es verbucht. Und das muss überall kommuniziert werden. Ich weiß nicht, ob das aktuell wirklich überall so flächendeckend geschieht. Also meiner Meinung nach schon. Wir bekommen viele, viele E-Mails dazu dann auch, welche Mitgliedsbeiträge sich da drin verbergen. Das passiert schon. Ja, das stimmt. Das passiert mittlerweile zumindest bei uns. Nach meiner Rechnungsprüfung habe ich nämlich genau das angemahnt, dass die Gelder nämlich nicht weitergeleitet worden sind. Nein, aber ich danke dir für die Antwort, Swanhild. Damit ist mir geholfen. Wenn das in Zukunft ausgeschrieben werden sollte, die Festanstellung, gehe ich davon aus, dass dann anonymisiertes Bewerbungsverfahren auch ist, ne? Soweit bin ich noch absolut nicht. Das tut mir leid. Ich gehe Schritt für Schritt und irgendwann kommt dann auch diese Ausschreibung. Aber erstmal muss ich die Aufträge kriegen und dann sehe ich das weiter. Okay, wobei ich die Frage, ob das anonymisiert ist, ist, denke ich, eine grundsätzliche. Das, denke ich, könnte man doch jetzt schon beantworten. Und also wir machen das ja auch in anderen Bereichen, dass wir das einfach anonymisiert machen. Ich weiß das auch aus dem Landtag zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Also wir haben uns das ja so ein bisschen auf die Fahnen aufgeschrieben, das anonymisiert zu machen. Und daher ist die Frage ja jetzt... Weiß ich nicht, also das könnte man doch schon jetzt sagen. Dazu müsste ich mir Gedanken drüber gemacht haben und ich habe mir zum heutigen Zeitpunkt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil es noch nicht so weit ist. Und deshalb wäre eine Antwort heute Abend unehrlich, weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe. Weitere Fragen zum Beitragskonto? Jetzt, bitte! Dann danke ich euch für die sachliche Informationsabend und die sachliche Runde. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Tschüss. Ja, danke, dass du da warst. Danke, tschüss. Steffi, nur noch eine Frage zum Ablauf. Ihr sprecht da jetzt am Freitag drüber oder wie ist das geplant? Ja, wir sprechen am Freitag drüber. Das wird nicht gestreamt, oder? Doch, wir sind auch im Mumble. Ah, okay. Wie ist der Rückkanal? Also normalerweise, wenn ihr Vorstandssitzung habt, kann man ja direkt zu einem Tagesordnungspunkt auch hochgehen, in sprechen und sich aufrufen lassen. Wie sieht das dann in so einer Real-Life-Landesvorstandssitzung aus? Wie kommt man dann bei diesem Tagesordnungspunkt zu einem möglichen Redebeitrag? Also es soll genauso sein, wie es auch in jeder anderen Mumble, in jeder anderen Vorstandssitzung auch ist. Okay, danke. Ich hoffe, dass das alles auch so funktioniert, aber so haben wir das zumindest geplant. Dann müssen wir einfach nur auf die Technik vor Ort vertrauen, Steffi. Ach, auf die AG-Technik vertraue ich immer, die kriegen das immer hin. Jo, denke ich auch. Wobei ich gehört hatte, dass ihr nicht mit euren eigenen Rechnern dann drin seid, sondern es einen Moderator geben wird, der die Fragen dann an euch weitergibt. Also du kannst gerne meinen Rechner, der hier zu Hause steht, da hinschleppen. Also den werde ich garantiert nicht mitnehmen. Da ich keinen Laptop habe, müssen wir dort irgendetwas haben, wo wir uns abwechselnd dran setzen können. Deswegen frage ich. Es war auch einfach nur eine Frage, nicht kritisierend oder kritisch. Nein. Ich habe bloß keinen eigenen Rechner, den ich mitschleppen kann. Ich habe hier bloß so einen Stand-PC und den würde ich so oder so ungern mitnehmen. Das ist nur deswegen interessant, weil Arndt, der Fahrtechniker vor Ort sitzt, geht davon aus, dass jeder seinen eigenen Laptop mitbringt und sich dann mit Headset dahin setzt und er nur für Internetanschluss sorgen muss. Aber gut. Ich kann ja suchen, mit meinem Tablet online zu kommen, aber das wäre eher ein Desaster. Ali, bist du mit Auto oder mit Zug da? Ich werde wohl mit dem Zug kommen. Okay, wann würde ich dir meinen Dienstlaptop zur Verfügung stellen? Ja, also ich nehme meinen Laptop mit, da gibt's auch Plumble drauf. Das einzige Problem mit Plumble ist einfach, dass ich da übersteuert ins Mumble reinrede. Vielleicht findet ja jemand eine Lösung, aber so wäre es eher unvorteilhaft. Ja gut, aber diese Frage sollte ja durchaus geklärt sein, dass wir da auch auf jeden Fall, dass es wie immer vonstatten geht, dass auch Leute zuhören und mitreden können. So, das wäre mir schon sehr lieb, wenn Arndt, gut, dass wir darüber gesprochen haben, wenn Arndt also davon ausgeht, dass da Laptops vorhanden sind, bietet sich sicher auch der ein oder andere sonst an, seinen vielleicht mal zu leihen. Ansonsten müsste man vielleicht mit ihm sprechen. Oder das ist der beste Punkt bisher. Ansonsten mache ich jetzt nochmal den bösen Jungen und sage, gibt es noch Fragen, die Schatzmeister-Sprechstunde direkt betreffen? Gibt es noch jemand, der irgendwelche Tickets hat? Gibt es noch? Achso, immer doch. Wie kommst du jetzt auf die Tickets? Die hängen wir doch jetzt nicht noch hinten dran. Weil Gero und ich überhaupt keinen Bock haben, jetzt die ganze technische Umsetzung der nächsten LAFO-Sitzung im Protokoll mitzuschreiben und wir das Ding sonst zumachen. Nein, das ist gut. An der Stelle würde ich dann auch das Ding eher zumachen, aber... Stopp. Lennart, du bist raus. Deine Fragen sind alle. Nein, du hast sonst immer das alleinige Fragerecht. Ich warte da noch auf Geld. Ja, deine Sachen sind immer noch nicht angekommen, habe ich dir schon gesagt. Ich warte auch noch auf Geld. Das müssen wir doch nochmal gucken. Da fehlt anscheinend die eine Seite, aber da können wir gleich mal gucken. Ja, ich habe da mal eine Frage. Was macht das Geld vom Denk selbst? Vom was? Denk selbst. Wer oder was ist das? Das sind die Rechnungen für den Kompass. Ah, ja, mein Stand ist, dass wir das Ticket in den Vorstand geschoben haben, weil die Rechnung ja höher ist, als sie beantragt war und der Vorstand halt die Erhöhung des Tickets abschnicken muss. Wenn du mir gerade deine Ticketnummer mal sagst, dann können wir vielleicht den einen oder anderen, der gerade hier ist, darauf mal anstoßen. Also Steffi sagte, ist im Umlauf. Ich meine, da fehlt noch eine Stimme. Ja, vielleicht ist ja zum Beispiel der Ali derjenige noch fehlt, dann könnten wir ihn ja schubsen. Ich vermute mal, Steffi, wenn sie das so sagt, hat es wahrscheinlich selbst schon abgestimmt. Ich guck mal ihm. Ich habe nur gerade die Ticketnummer nicht zur Hand. Geht auch ohne. Ja, Moment. Das ist die Ticketnummer 79434. Wird auf jeden Fall zeitnah erledigt, Volker. Denn also wir kriegen am Montag die Abbuchung. 79434 ist schon im Mai erledigt worden. Ja, bis dahin ist das auf jeden Fall erledigt, Volker. Eben, da fehlt noch eine Stimme, dann kommt das zu uns in die Schatzmeisterei und dann kriegt Steffi das direkt zum Überweisen. Korrektur 2, wenn Ali und Steffi das gleich durchstimmen würden, dann wär's durch. Ich wollte eben gerade das Ticket direkt aufrufen. Ach, ich sehe da gerade, ich hatte da was gefragt, genau. Genau. Darum hatte ich noch nicht mit abgestimmt, weil die Versandkosten nicht klar waren. Und ich habe gehört, auf der Rechnung steht irgendwas von Kosten für eine telefonische Avis. Volker, jetzt wo du gerade da bist, woher kommen diese Kosten? Ja, ganz einfach, die verlangen jetzt für telefonische Avis eine Gebühr. Wer ist die? Die Druckerei. Sie wollen für eine telefonische Bestellung oder verstehe ich jetzt nicht? Die Lieferansage ist das, oder? Genau. Einen Moment, Claudia, ist das die Ticketnummer 87420? Genau. Achso, okay. Und wenn du dann gerade in den Umläufen bist, könntest du die anderen auch eben durchgehen, danke. Kein Problem. Ja, okay, Ticket machen wir dann gleich fertig. Ja, mir ist halt immer noch nicht ganz klar, warum das jetzt auf einmal dazu ist und warum wir das vorher nicht wussten. Und warum die Versandkosten halt vorher nicht mit drin waren. Ganz einfach, wir waren von einer Versandadresse ausgegangen. Das wäre im Preis mit drin gewesen. Jetzt haben wir, was sind dann, 8 Adressen und dadurch wollen sie Geld haben. Alles klar, das erschließt sich mir und dann ist meine Frage beantwortet. Danke, Volker. Haben wir denn noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich nämlich heute auch gerne zügig schließen. Mir fallen gleich die Augen zu. 3, 2, 1. Gut, dann machen wir jetzt das Protokoll zu. Vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören und fürs Texten. Noch nicht so ganz. Wir müssen noch klären, wann wir die nächste Sitzung haben. Oh ja. Und die zweite Frage von Paranoia streiche ich dann einfach, weil die haben wir ja formell so nicht behandelt. Aber wir haben die ganze Zeit diskutiert. Perfekt. Ja. Die kann ich aber einfach hinterher. Ja, die Frage ist, dass da drin steht, der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. Also es geht um die Finanzordnung. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband. Das ist dieser besagte Schlüssel für die Mitgliedsbeiträge. Jetzt ist die Frage, wenn Swarnet Gebühren für das Beitragskonto berechnen würde, was ja aktuell nicht geplant ist, aber möglich wäre, heißt das nicht, dass der Beitrag für den Bund entsprechend um die Gebühren sinken sollte, solange die Finanzordnung nicht geändert ist. Und ja, die Antwort von Swarnhild dazu ist, die steht nämlich so im Wiki, das kann ich mal sagen, ist diese 2%, die da halt mal angesagt waren oder wie auch hoch dann auch immer die Gebühr ist, werden von allen gleich abgezogen. Das heißt, wenn da, weiß ich nicht, 100 Euro reinkommen, dann werden 2 Euro abgezogen und dann werden die 98 Euro, die überbleiben, nach Schlüssel verteilt. Also es wird, ja, das kann man so sagen. Dann können wir das ins Protokoll schreiben und dann haben wir die Frage nämlich auch behandelt. Gut. Yep. Ja, momentan sind wir dreiwöchig. Das würde bedeuten, 4, 11, der 18. September wäre der nächste Termin. Ich habe gerade keinen Kalender. Idee. Auf gar keinen Fall. Ach, da ist doch nichts Wichtiges an dem Wochenende. Wir machen den 25. Ja. Gero, ist okay? Weiß ich nicht, sehen wir dann. Wahrscheinlich ja. Ja, irgendwen finden wir schon, der Zeit hat. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und irgendwann so um diesen Zeitraum würde ich dann auch gerne mal wieder unser nächstes Treffen anbauen. Ja, ich kann ja nochmal doodeln und Mailings listen und so. Ne? Ja. Machen wir. Ja, dann bin ich jetzt so frech und sag tschüss. Und vielen Dank. Ja, tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.